It's me, Mario! Zockhard! Herzlich willkommen beim Zockhard Podcast. Wir haben uns heute zusammengeschlossen, der Herr Jeschke und ich, ja. Um Super Mario Maker zu spielen. Und das ist eh nicht so ganz Paddys Genre, sage ich jetzt mal. So diese ganzen Kreativspiele irgendwie, die sind nicht zu dem, was nicht heißen soll, der Paddy ist nicht kreativ. Unkreativ. Vielleicht ist Nein. Der Paddy auch einfach unkreativ. Ist aber auch egal, ist nicht seins. Deswegen machen wir beide das heute. Wir stehen nämlich drauf und haben uns beide zum Release quasi die Amiibo Artbook Edition von Super Mario Maker bestellt. Und sind, glaube ich, beide schon auch zufrieden und glücklich damit. Oder wie sieht es aus? Haben noch gar nicht so richtig drüber geredet. Ich bin richtig begeistert. Cool. Das Artbook, hast du das angeguckt? Das ist super. Boah, Hammer. Das ist richtig cool. Mit den alten Skizzen von Mario Brothers, wie die Entwickler die Level aufgebaut waren. Ja, so richtige, wie das war fast schon wie so, wie sagt man, so ein... So Skizzen, so wie so, ja... Im Film, ne? Da gibt es ja, doch diese, wie nennt man sie? Für mich gerade wie bei Jeopardy. Ja. Genau, dass man da einfach so diese einzelnen Szenen hintereinander gesetzt hat, wie das Level aufzubauen hat. Ja. Und ich mache das gerade wahnsinnig, dass alles, man dieses verrückte Wort nicht alles einfällt. Schön per Hand gemacht, ne? Auf kariertem Papier. Super. Richtig mit Raster und so weiter, dass die dann wirklich sagen können, so hier, das und das, also sogar mit Skala, glaube ich, sogar auch. Ja, ne? Genau. Das ist schon unglaublich, weil da eine Liebe reingelegt wurde früher. Das stimmt. Wahrscheinlich wird heute nie irgendjemand so ein Spiel machen. Also in der Art, klar, geht es ja auch alles moderner geworden, aber... Ah, sag das mal nicht. Also ich glaube, heutzutage hast du auch so wirklich... ich glaube sogar, es ist heutzutage sogar noch mehr so als früher, dass die Entwickler sich wirklich hinsetzen und... Per Hand meinst du noch alles zeichnen? Ja, also vielleicht nicht alles jetzt so von den ganzen Sketches. Ja, ja. Irgendwie, Sketches. Achso, doch. Nee, du hast gerade Sketches gesagt. Hab ich gesagt? Gut. Genau. Dass dann trotzdem heutzutage immer noch richtig krass alles komplett durchgeplant wird, Millimeter für Millimeter sozusagen. Ja. Und dass du da wirklich das vollkommen gewollt und inszeniert auch baust, so ein Level und auch die ganzen, weiß nicht, wenn jetzt irgendwelche filmischen Sequenzen eingesetzt werden. Du hast irgendwelche Trigger, die dann auslösen, dass du irgendwie eine Szene lostrittst oder so, dass da Gegner kommen oder irgendwas passiert. Ich glaube, das planen die schon extrem akribisch. Mhm. Ja. Storyboard, verdammte Scheiße. Storyboard, das ist doch. Das Wort habe ich gesucht. Storyboard, ja. Auf jeden Fall der Mario Maker, weil das ja nicht Paddys Spiel ist. Wir haben einen Teil, um Level zu bauen. Und wir können aber auch hat tatsächlich gut funktioniert bei Nintendo als Online-Anbindung. Ja. Alle Level von den Leuten, die irgendwelche Level erstellt haben, spielen. Richtig. Du musst aber, wenn du erstellst, musst du das selber durchspielen, sonst kannst du es nicht hochladen. Also du kannst kein Level bauen, was nicht schaffbar ist. Du musst es selber durchspielen und dann kannst du es erst hochladen. Das ist extrem klug. Ja. Denn sonst kannst du ja das übelste Level hochladen und keiner kann das durchspielen. Ja. Das ist clever. Okay, das wusste ich nicht. Ja, das ist die, also wenn du ein Level gebaut hast, musst du es selber einmal auf deiner Wii U durchspielen und danach kriegst du diesen Code und kannst ihn dann hochladen. Ja. Und ganz kurz nochmal so, um so einen Rahmen da drum zu schließen, Super Mario Maker, wenn jetzt Leute von euch, die gerade zuhören oder zugucken auf Twitch, wie Twitchen ist heutzutage macht man sowas. Zum ersten Mal twitchen wir das nämlich heute, während wir hier den Podcast aufnehmen, was vielleicht ganz cool ist. Genau, für die Leute, die nicht gerade bei Twitch zugucken, Mario Maker ist halt ein richtiges Baukastensystem. Du hast wirklich, das ist also quasi ein Level-Designer. Du hast wirklich ein Level-Design-Programm, in dem du ein klassisches Super Mario-Level bauen kannst. Das fängt an erstmal mit den Bausteinen für Super Mario Brothers auf dem NES. Und du schaltest dir dann frei die Optiken für Super Mario World, Super Mario Bros. 3 und für New Super Mario Bros. Und hast dann da verschiedene Bausteine, Hintergrundgrafiken und Elemente, die du ins Spiel einsetzen kannst. Also Gegner, Power-Ups, irgendwelche Items, Münzen, Sterne und so weiter und so fort. Aber auch die ganzen Bausteine, wie halt ne, Klötze, Fragezeichenblock, Steinblöcke, also unzerstörbare Steinblöcke, Röhren und so weiter und so fort. Alles, was man aus den Super Mario Levels so kennt, ist im Prinzip wenigstens irgendwann verfügbar. Ich habe noch nicht so viel wie du. Ich sehe gerade, du hast schon die ersten 5 Reihen ich hier alles komplett voll. Und was ist diese untere Reihe? Die letzte Reihe ist so wie eine Favoritenreihe. Da kannst du dir alles reinziehen, womit du dein Level jetzt aufbauen willst. Dann musst du nicht immer in dieses Menü rein. Mhm, verstehe. Wie viel hast du denn, wie hast du das freigeschaltet? Ich habe halt ein bisschen gebaut und zwischendurch wurde mir angezeigt, es gibt neue Bausteine. Ja. Und ich habe aber erst irgendwie 2 Levels gebaut und auch am selben Abend. Ja. Und die Levels, die waren auch nicht besonders umfangreich. Das heißt, ich habe da noch nicht besonders viel Zeit mit verbracht. Den Rest habe ich damit verbracht, tatsächlich die fremden Levels zu spielen, ja, womit wir zur anderen Hälfte kommen, was du gerade schon erwähnt hast. Man kann halt selber Level bauen und, wie du schon sagtest, man muss die offensichtlich einmal durchspielen und dann speichern, dann kann man die hochladen. Und wenn man die hochgeladen hat, kann die ganze Welt, die auch Mario Maker besitzt, sich die Levels dann entweder ja nicht runterladen, sondern halt online einfach spielen. Genau. Und das ist schon ziemlich cool, denn so hast du im Endeffekt mit Super Mario Maker ein neues Super Mario Spiel mit unendlich vielen Levels. Auch ziemlich verrückt. Du kannst ja hier alles ab Absurdum führen. Absolut. Du kannst jedes Item nochmal mit dem Stift auf dem Bildschirm hin und her wackeln und daraus wird dann ein anderes Item noch. Mhm. Sagen wir mal, bei den Geistern hat man einen Geist und wenn man den schüttelt, hat man diesen Geisterkreis von Super Mario Bros. Zum Beispiel. Ich glaube, wenn man einen Koopa Troopa schüttelt, dann wird er halt ein Panzer draußen loser. Genau, ja. Ja. Du kannst die Blumen, die aus den Röhren kamen, diese fleischfressenden Pflanzen, denen kannst du die Flügel geben, dann können die fliegen. Ja, stimmt, du kannst alles Mögliche zum Fliegen bringen. Ne? Flügel geben, du kannst Bowser dreimal übereinander stapeln, du kannst irgendwie in die Lakito-Wolke kannst du in irgendeinen anderen Gegner reinsetzen. Stimmt, ja. Und der Mario kann auch, wenn du diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, weil diese selten vorgekommen sind und auch später, glaube ich, nicht mehr aufgetreten sind, diese kleinen kugelförmigen Panzerviecher, genau, die bei Super Mario Bros. 1 verfügbar waren, die kannst du nämlich schütteln? Wusste ich gar nicht, aber du kannst sie halt als Helm tragen. Das habe ich nämlich in so ein paar Beispielen gesehen. Ja. Dafür musst du sie aber schütteln, dann ist er nämlich weg und du hast ihn als Helm. Mhm. Und dann können nämlich auch die großen Steinklötze können von oben auf dich drauf fallen. Wenn du einen Helm anhast, passiert dir nichts. Ach, großartig. Also die fetten grauen Blöcke mit dem grimmigen Gesicht. Ja. Da passiert nichts, wenn man den schüttelt. Also man kann wirklich absolut verrückte Level bauen. Man hat zwar keine Story, aber du hast halt unendlich viele User-Level. Ja. Und weil ich da schon alles gesehen habe. Ja, den verrücktesten Scheiß habe ich auch schon gesehen. Es fing direkt an mit, man muss einfach nichts machen. Alles passiert automatisch im Level. Ja, du startest halt Level, gehst einen Schritt nach vorne und dann passiert einfach alles. Was da für eine. Ja, weil da irgendwelche automatischen Bewegungen, genau, irgendwie solche Plattformen, die sich automatisch bewegen oder du wirst von Trampolin zu Trampolin geschleudert und die ganze Zeit durch die Gegend geballert und du brauchst halt nichts machen. Irgendwann landest du einfach an der Endfahne oder so, ne? Ja, ja, das ist schon richtig, richtig verrückt. Man kann. Ich habe ein paar Levels schon gesehen, die so Nachbauten waren von anderen Levels. Zum Beispiel das erste Level aus dem ersten Castlevania im Super Mario-Stil. Genau. Ich habe es erst erkannt, nachdem ich den Titel gelesen habe, aber die Idee ist cool. Ne? Also, da gibt es natürlich mit den Amiibos auch schon ganz viele. Man kann jegliche Amiibos, die es gibt, aufs Patch stellen und hat dann die kleine Figur halt. Als Yoshi dann. Als Skin sozusagen. Als Skin. Das heißt, du kannst dir als Super Item, also als Special Item im Fragezeichenblock, kannst du dir zum Beispiel so einen Fragezeichen-Pilz setzen. Ja, richtig, und du kannst dem die Funktion geben, dass wenn Mario den aufsammelt, dass der sich dann in einen anderen Skin verwandelt. Genau. Dann sieht er aus wie, weiß ich nicht, Samus Aran aus Metroid oder Mega Man, Pikachu. Lurak. Ja. Also da gibt es auch Prinzessin Peach, Bowser, einige Level, wo man alle Amiibos einmal testen kann. Da kann man halt als die rumlaufen. Ah, okay. Die haben auch jeder einen eigenen Sound, also Sonic macht einen Sonic Sound. Du kannst als Pac-Man rumlaufen. Mhm. Und da habe ich auch schon ganz viele Level gesehen, die dann thematisch da angelehnt waren. Und dann warst du halt als der Amiibo bist dann rumgelaufen. Ja. Es gab ein Pikachu-Level, wo du dann wirklich auch durch zig einzelne Dinger durch musstest. Und so, das war schon, also da lassen sich die Leute echt was einfallen, unglaublich. Und das habe ich mir gedacht, als ich das zum ersten Mal von Super Mario Maker erfahren habe, dass Nintendo da irgendwie so eine Art Baukasten für Super Mario rausbringt, habe ich gedacht, oh mein Gott, die ganzen super krassen Nintendo-Fanboys, die werden ja ausrasten und die wildesten Level bauen. Ja, und in dem Moment habe ich halt gedacht, das willst du auch. Ja. Das ist einfach, ich meine, das Level-Design von eigentlich so gut wie allen Super Mario-Spielen ist wirklich annähernd perfekt, ganz genau. Und deswegen mit den Elementen, die es da gibt, kann man halt so viel tolle Sachen machen. Natürlich habe ich auch schon ein paar stinklangweilige Levels gespielt. Ne? Aber, und was mir auch aufgefallen ist beim Bauen, das sprudelt jetzt nicht unbedingt aus einem heraus. Nee, also so ein perfektes Level. Ja. Denn man steht schon so da und denkt sich, ja, okay, was soll ich denn jetzt hier machen irgendwie? Wann wird denn das Level lustig? Ne? Ja, das ist gar nicht so einfach. Nee. Ich dachte auch, boah, du hast alle Möglichkeiten, du hast eine ganze Tablette voll mit. Genau, du kannst dich ja gar nicht entscheiden, ne? Und dann steht man da und weiß dann im Endeffekt doch nicht so recht. Wir sollten vielleicht mal ganz kurz, ich gebe dir jetzt mal ein Pad und du spielst einfach mal mein erstelltes Level. Sehr gerne. Und dann müssen wir uns gleich darüber unterhalten, wie das funktioniert mit den Levels hochladen richtig, und dann Levels auch spielen, weil ich habe nämlich bei Instagram folge ich so einem Account, der heißt Super Mario Maker Levels oder so und die posten halt immer so die spannendsten Levels und ich würde die gerne alle mal testen oder ein paar davon, die ich vielleicht auch cool finde und ich weiß einfach nicht, wie man den Code eingibt, aber da kommen wir vielleicht gleich mal zu. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Nee, das ist aber jetzt gemein, weil du jetzt schon ein paar Sachen hier siehst. Oh, ich kann noch mal kurz weggucken. Ja, warte, ich drück mal spielen, dann muss ich dann gucke ich mir so lange mal die Amiibos an. Geht schon. Nee, ich kann schon, okay. Genau, also du hast jetzt mein erspieltes Level. Alles klar. Einfach wieder starten, dann geht's ja los. Okay, das heißt, du hast hier ein Level gebaut im Super Mario World Stil, ja. Und du siehst schon, das erste Absurde, du hast die Tintenfische. Das ist gar kein Wasserlevel, aber da fliegen einfach Tintenfische rum. Stimmt, mit Baby-Tintenfisch. Mit Baby-Tintenfisch. Das ist zum Beispiel, wenn man die schüttelt. Ach, okay, ja. Dann kommen Baby-Tintenfische. Ah, du hast auch schon die Funktion, ich hab die Funktion verschiedene ich, Levels genau, mit Röhren zu verbinden. Yep. So, ich habe jetzt hier... Genau, wir benutzen natürlich einen Yoshi in einem Super Mario-Stil. Nee, das klappt so nicht. Okay, vielleicht soll ich ein bisschen was erklären. Also ich bin jetzt gerade hier so im Untergrund, also ne, in der Unterwelt. Weil ich in eine Röhre gerutscht bin, jetzt habe ich mir den Yoshi geschnappt und jetzt muss ich hier auf diesen fahrbaren Plattformen, von denen wir gerade schon geredet haben, muss ich irgendwie versuchen, nicht zu sterben und das Ganze so passiert. Einfach. Okay, ach cool, jetzt bin ich gestorben und jetzt sehe ich wieder im Level-Design-Bildschirm, der switcht quasi direkt über, wo ich langgegangen bin und wo der Fehler liegt quasi. Also nicht, wo der Fehler liegt, sondern du kannst damit auch genau abpassen. Man sieht denn jetzt die Spielfigur, wie das Sprungverhalten ist, wie weit er springen kann. Und damit kann man genau abpassen, wo der nächste Stein sein muss. Also wirklich, das sieht aus, als wenn du da nicht hinkommst, aber du kannst mit dem Ding genau abpassen, wo der wieder landen wird. Ach, verrückt. Ja. Okay. Da musst du dir aber auch freispielen, das ist nicht von Anfang an dabei. Ja, wollte gerade sagen, die Ansicht kenne ich nämlich nicht. Genau, das ist, muss man sich freispielen. Dann hast du hier unten, hast du dann diesen Fader-Effekt. Mhm. Ich nehme einfach mal deinen Stift aus dem Pad. Da ist jetzt super, dann hast okay. den Sprungweg wieder da. Ja, das ist spannend. Das erinnert mich ein bisschen an Super Meat Boy. Wenn man da stirbt, sieht man nämlich auch alle Geister, beziehungsweise andersrum, nicht wenn man stirbt, sondern wenn man das Level geschafft hat. Ja. Dann kommen alle Geister, die dir zeigen, jeden einzelnen Weg, den du gegangen bist. Und jeder von den 100 Toren, den du in dem Level gestorben bist. Okay, verstehe. Ja gut, dann probier's nochmal aus. Jetzt fällst du natürlich, warum bin ich denn jetzt hier? Weil du im Baumodus warst. Geh nochmal in den Baum und dann geh nochmal zurück am Anfang des Levels einfach. Ja. Nee, auch das funktioniert nicht. Nee, du musst den Mario einmal nach oben hieven. Okay. Ne? Ja. So. Auf jeden Fall, das Bauen ist tatsächlich gar nicht so einfach. Weil man denkt ja, ach, gar kein Problem, mal eben schnell ein Level bauen, kann ja nicht so schwer sein. Man kennt ja alle Elemente im Endeffekt, aber man fällt einem wirklich nichts ein. Ich glaube, für das Level habe ich 1,5 oder 2 Stunden da gesessen. Ja. Bis ich mir dann gedacht habe, ja, so könnte man vielleicht ein Level aufbauen. Ich habe 1, 2 kleine Secrets noch mit eingebaut, wo ich dachte, ach, das ist bestimmt witzig, da sieht man nicht sofort. So, zum Beispiel siehst du oben die Brücke. Ja. Da muss man ja auch irgendwie hinkommen. Jetzt ist nur die Frage, wie. Oh. Mist. Jetzt bist du nochmal gestorben. Ja, nicht das so stimmt. Einfach, ne? Aber das ist auch cool. Also ich habe Wo war denn das? Wo habe ich das gesehen? Ich glaube auch in diesem Instagram-Account von Super Mario Maker oder so. Habe ich gelesen, immer so einzelne Fotobeiträge, die sozusagen Tipps geben, wie man Levels clever aufbaut. Und das war dann wie so eine, ich glaube, so eine Schultafel und so mit Kreide drauf geschrieben, als ob einem beigebracht wird. Ne? Mach mal Step so und so. 1, Bau. Weiß nicht, was Lustiges mit ein oder ne? Oder genau, da waren so zwei, drei Sachen, wovon ich dachte, okay, das ist sehr clever und das hast du halt auch schon in den klassischen Mario-Levels gesehen. Zum Beispiel, man kann halt super gut mit Münzen einem den Weg leiten, sozusagen. Ja, genau, hier gehen die Münzen lang, spring mal in Richtung der Münzen oder spring mal den Münzen entlang, dann wirst du schon sicher auskommen. Und ein anderes Ding, was ich gesehen habe, was ich nämlich jetzt gerade bei dir auf dem Level gesehen habe, wo ich dachte, okay, das müsste man vielleicht mal anders machen. Ah, ich habe den Geheimweg gesehen. Okay. Vielleicht findest du den ja auch. Stimmt. Und zwar hier, wenn man dein Level jetzt anfängt, stehe ich hier auf diesem großen Klotz. Genau, und ich sehe unten kommt zwar eine Piranha-Pflanze aus der Röhre raus, aber ich sehe die Röhre nicht. Ja, das heißt, ich sehe den Boden nicht. Ja. Und das heißt, ich weiß nicht, wo ich hinspringen muss, um im Endeffekt sicher zu landen. Das heißt. Und da habe ich nämlich auch einen Tipp gelesen, zeigt dem Spieler immer wo er landet. Ja. Ne? Das hatten wir doch auch mal bei Sarah bemängelt, bei dem... Bei Aladdin für den Super Nintendo, weil du da den Sprung verhalten oder für den Mega Drive weil du da einfach keine Wiedergabe für oder kein Feedback hast, wo du landen willst. Ja, ganz genau, richtig. Und das ist halt immer dann, das induziert so Frustmomente, ne? Und die kann man einfach vermeiden. Welcher Teil ist denn eigentlich dein Lieblings-Mario-Teil? Also von denen jetzt hier im Mario Maker? Ich würde eigentlich. Das ist viel zu schwer eigentlich. Oh, ich habe den Geheimweg tatsächlich gefunden. Ja, tatsächlich war der nicht so gedacht. Ha, guck mal an. Ja, ist ja wie, ich bin ja so der alte Spieletester. Ja, ne? du hast geglitscht, mein Spiel. Tatsächlich hätte ich aber, nämlich bevor du auf diese Köpfe springst, auf die Totenköpfe, habe ich ein verstecktes Fragezeichen, wo eine Kletterpflanze rauskommt und du hier hochklettern kannst und über die ganzen Dinger wegkommst, über den schweren Part. Okay. Da oben darfst du eigentlich auch nicht hin. Jetzt hast du mein ganzes Spiel kaputt gemacht. Ja, guck mal, das ist das. Ne? Ja, ich habe ja Game früher Design 5 minus. bei Blue White den Tester gemimt. Ja. In Düsseldorf. Und war es quasi meine Aufgabe, solche Sachen zu entdecken. Also, Moment, du sollst gar nicht an dieser Stelle ins Level kommen. Wie hast du das jetzt geschafft? Oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Okay, man kann nämlich auch aus den Kanonen kann man rausschießen lassen, was man möchte. Ja, genau. Und hier vielleicht kommt, kurz erklären. Genau, wir haben ich bin aus der Röhre raus, jetzt stehen diese fünf Kanonen so im Daltons-Aufbau, also eine größer als die nächste. Und da kommt jetzt gerade alles auf einmal raus. Ein Fisch, eine Feuerblume, Münzen und ein Extra-Leben. Genau, ein Extra-Leben kam auch noch. Sehr gut. Also bisher auf jeden Fall schon ziemlich witzig. Hier ist jetzt noch eine Ranke. Also ja genau, wie gesagt, man kann hier echt alles Mögliche einbauen. Jetzt muss ich mal einmal vom Yoshi runter, um die Kletterpflanze hochzuklettern. Wenn man dann die ganzen Bausteine tatsächlich auch freigeschaltet hat, dann kann man wirklich alles bauen und alles einfügen und sich jedes Traum Super Mario Level bauen. Oh, das war cool. Jetzt bin ich von den Fließbändern runtergerutscht und direkt in die Zielgerade. In die Endzone, genau. Ja, okay. Doch, das war spaßig. Okay, verstehe. Also, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, mein Lieblingsbaustil ist auf jeden Fall nicht der New Super Mario Bros. Stil. Den nee, meiner auch nicht. Den finde ich ganz nett, aber echt auch nur ganz nett. Aber vielleicht auch nur, weil wir da nicht die Nostalgie fühlen. Wir sind da nicht mit aufgewachsen, sondern halt mit den anderen Grafikstilen. Also entweder Super Mario World, Super Mario Bros. 3 oder Super Mario Bros. 1. Ich glaube, da würde ich gar nicht so vom Baustil her... würde ich fast gar keinen Unterschied machen. Obwohl, ich glaube doch, wenn ich ein Level anfangen würde, würde ich ihn wahrscheinlich im Super Mario Bros. 1 Stil machen, ja. Obwohl 3 halt auch ein paar lustige andere Features hat. Ja, du hast halt den Tanuki-Anzug bei 3, ne? Genau. Ich finde natürlich super, dass du mein gebautes Level einfach in jedem Style umsetzen kannst. Du hast jetzt gerade einfach mein Level nochmal angefangen. Bis in dem Mario Brothers 3 Stil. Da gibt es zum Beispiel kein Yoshi und das Programm rechnet direkt um und du bist in dem grünen Schuh. Ja, in diesem Aufziehschuh, den es damals gab. Und du kannst einfach jede Form, also jedes Spiel von deinem gebauten Level einfach umkehren und das in einem anderen Style sofort spielen. Du musst nicht instant, neu bauen. Du musst nichts, genau, richtig. Ja. Du drückst einfach jetzt bitte Super Mario World Stil, jetzt bitte Super Mario Brothers 1 Stil. Ja. Das ist auf jeden Fall super. Und ist halt absolut kreativ. Wie gesagt, man hat halt keinen Story-Modus, aber du hast halt unmenschlich viele man hat halt unmenschlich viele Möglichkeiten. Absolut. Wir haben gerade jemand im Twitch-Chat, der uns fragt, welche Amiibos wir hier haben zur Verfügung. Ja, dann können wir ich kann dir die ja gerne zeigen. Mal zeigen. Genau. Ich komme mal nach vorne zu der Kamera. Ich habe nämlich aktuell, wir haben ja beide die Collector's Edition gekauft, da war ja der 30 Jahre Mario Brothers Retro Amiibo dabei. Ist ja quasi der klassische Super Mario Brothers 1 Amiibo im Pixel-Look, wenn Mario noch nicht groß ist. Ne? Ja. Also in der wo er aus der Röhre rauskommt. Ja. Und wir haben von Yoshi's Woolly World den Woll-Yoshi noch als Amiibo im Moment hier, den wir spielen können. Ja, wir müssen ja zugeben, dass wir beide nicht die größten Amiibo-Freaks sind, weil die bisher einfach noch nicht so die unendlichen Möglichkeiten ausnutzen, die sie eigentlich haben könnten. Und deswegen, ich stehe auch immer mal wieder vom Laden und ich ertappe mich dann an dem Amiibo-Regal irgendwie und gucke mir das an und sage, ja okay, die sind schon cool, nimmst jetzt vielleicht einen mit und nächstes Mal, wenn du hier bist, nimmst du wieder einen mit. Ne? Ja. Aber dann denke ich mir auch immer, ja, und was machst du dann damit? Ja, die stehen ich muss ehrlich sagen, die beiden stehen, seitdem ich die habe, einfach nur hier rum. Ja. So. Ja, es ist ein bisschen schade. Und dafür allerdings sind mir auch 12 Euro echt, finde ich, ein bisschen zu viel. Manche kosten sogar 20, ne? Ja, gerade die seltenen, weil das ja auch Quatsch ist. Aber ich sag mal, die öfters mal vergriffen sind in den Läden, die sind dann irgendwie bei Amazon oder bei eBay für 40 Euro, 30 Euro, das ist schon... Was schon ziemlich gestört. Das ist immer noch mehr. Unverschämt. Das ist einfach nur noch unverschämt. Ja. Vor allen Dingen gibt es ja auch welche, die zum Beispiel in Amerika nur in Walmart oder Best Buy, oder Goldene Best Buy, und Silberne genau, Mario. Richtig, zu kaufen waren. Was ich von Nintendo so ein bisschen einen unklugen Move fand. Fand ich auch nicht gut. Weil sich da die Hardcore-Nintendo-Fans dann einfach vielleicht auch übergangen fühlen und denken, ja, alles klar, okay, ich wohne aber jetzt zum Beispiel nicht in Amerika. Wir haben hier keinen Best Buy. Ich komme niemals an diesen Amiibo ran, außer wenn ich mir den teuer bei Amazon kaufe. Ja, nicht bei Amazon, bei eBay. Ja. Ne? Ja. Und deswegen, das ist eigentlich ein bisschen uncool und gar nicht so klassischer Nintendo-Stil, würde ich jetzt mal sagen. Was mich auch ein bisschen stört, also man kann die Amiibos ja halt benutzen, aber wie ich dir vorhin schon gesagt habe, nur in dem Super Mario Brothers Thema. Also nur wirklich im 8-Bit-Style. Und da habe ich, also muss ich ehrlich sagen, bin ich ein kleines bisschen enttäuscht, weil das ist für Nintendo nicht viel Arbeit. Das stimmt. Bei Super Mario World zum Beispiel, den Yoshi-Sprite gibt es, es gibt einen Toad. Du kannst alles, und das wäre auch, wenn es selbst nicht geben würde, ist nicht viel Arbeit. Also... Ach, du hast gerade auf den Frosch geklickt, ne? Der ist für Sounds. Ich sehe schon irgendwie hier ein paar Sachen, die ich noch gar nicht kannte vorher, ja. Der Frosch, damit kannst du eigene Sounds einfügen. Also du kannst sogar entweder die Sachen von hier nehmen, diese normalen, oder du kannst hier und dann kannst du ins Mikrofon einsprechen. Ach, wie crazy. Das heißt, man könnte die Zock-Hard-Level könnte man immer zum Ende einfach Zock-Hard, wenn du das Level geschafft hast. Oder irgendwelche so Sachen kann man damit machen. Das probieren wir gleich aus. Und ich habe auch schon viele gesehen, die so wie bei dem alten Mario Paint Musiklevel gemacht haben, wo einfach irgendeine Melodie, du läufst dann über diese Noten und dann kommt irgendein Lied dann in einer gewissen Geschwindigkeit, je nachdem, wo du drauf trittst und so. Also da sehe ich auch noch echt große Möglichkeit. Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass da noch richtig viel Potenzial besteht und dass da einfach noch ganz viele Leute super kreativ werden und im Laufe der Zeit wird das einfach noch wahnsinniger und noch abgedrehter und beeindruckender, weil die Leute einfach rausfinden, wie cool das funktioniert. Ja, der Woll-Yoshi ist echt super. Der ist super schnuffig vor allen Dingen, der ist echt mega niedlich. Genau, um jetzt mal ganz kurz, ne? Das ist ein bisschen abgefahren, weil wir podcasten hier gerade und machen das so klassisch so, wie wir das sonst bisher auch gemacht haben, aber und quatschen sind, die ganze Zeit, sind aber gleichzeitig bei Twitch hier online und kriegen irgendwie zwischendurch mal einen Kommentar in den Chat und das ist natürlich für die Podcast-Hörer verrückt, dann später ein bisschen verrückter, deswegen wir müssen immer ein bisschen dabei bleiben zu erklären, warum wir manche Dinge sagen, genau. Ja, weil, ich bin, glaube ich, dafür, dass wir einfach mal ein paar Online-Level spielen. Lass uns das ruhig mal machen. Um einfach mal zu gucken, was für verrückte Sachen da noch los ist. Genau, dann können wir das ein bisschen erklären und beschreiben. Und dann können wir vielleicht einfach mal gemeinsam Level bauen. Ja, können wir auch machen, genau. Was hältst du davon? Hast du denn schon irgendwie dir ein paar Level als Favorit markiert? Ich glaube, ein oder zwei, guck mal. Okay, dann muss ich erstmal wieder ins Hauptmenü, richtig? Ja, genau, ja. Denn das habe ich bisher schon gemacht, immer wenn ich die Challenges gespielt habe, genau. Ganz kurz, man kann halt entweder Level aus aller Welt spielen, da gehst du wirklich hin und suchst dir halt irgendwie entweder was raus, dann gibt es so besten Listen, weiß nicht, die aktuell 10 Levels mit den besten Bewertungen oder so. Ja. Oder du kannst nach anderen Kriterien suchen. Jetzt muss ich mal einmal kurz hier im Menü schauen, was es alles noch gibt. Oh, für diese Software muss ein Update durchgeführt werden. Schlechte Vorbereitung von uns. Absolut gut. Ja. Machen wir eben. Dann quatschen wir mal kurz einfach so. Jetzt muss ich wieder aus dem Spiel raus. Ja. Ne? Ja. Das, diese 10 Mario-Herausforderung, es gibt eine 10 Mario-Herausforderung und eine 100 Mario-Herausforderung. Bei der 10 Mario-Herausforderung hat man 10 Leben und muss 6 Level schaffen mit den 10 Leben. Und bei der 100 hat man halt 99 Marios und muss 100 Level schaffen. Und da werden wahllos einfach User-Level genommen. Und genau, die man dann meistern muss. Da gibt es 2 Schwierigkeitsstufen, einmal leicht und einmal normal heißt er, glaube ich. Oder schwer sogar. Es gibt 3 Schwierigkeitsgrade. Leicht hat normal 8, und schwer. Leicht hat 8 Level. Normal 10, hat, ne? Schon 16 und schwer auch 16, aber ich glaube, die sind einfach noch schwerer. Ja. Und wenn man die schafft, wird ein Amiibo freigeschaltet im Spiel. Sprich, man braucht nicht alle Amiibos zu kaufen, um die im Spiel auch benutzen zu können. Man kann die Challenges einfach machen und wenn man die besteht, schaltet man sich die frei. Ja. Das finde ich eine ganz gute Idee, weil. Finde ich auch gut, weil gibt, du brauchst nicht einfach mittlerweile, alle haben, ne? Wie viele Amiibos gibt es? 40 vielleicht jetzt schon? 30? Und pro 12 Euro? Ist schon einfach viel. Ist eine Summe. Hier unten ist der Shop. Achso, wir brauchen gar nicht den Shop, glaube ich. Achso, musst du einfach nur starten? Ja, ich glaube, du brauchst das Spiel einfach neu starten, oder? Ja. Genau. Ja, das ist schon eine Summe, die ich auch nicht ausgeben würde für alle Amiibos, nur damit ich die im Mario Maker habe. Nee, vollkommen. Ich habe auch kein Smash Brothers, wo ich das nutzen könnte. Von daher sind für mich Amiibos im Moment echt nicht relevant. Bei Yoshi's Woolly World änderst du damit nur die Farbe von deinem Yoshi. Also vor allen Dingen, das finde ich auch total redundant, weil du ja einfach in jedem Level einen anderen Yoshi auch einen anderen Yoshi freischaltest, wenn du alle 5 Wollknäule findest. Ja. Und die machen mir eigentlich viel mehr Spaß als einfach nur ein bunter anderer Yoshi. Ja. Und ein Fehler ist aufgetreten. Naja, so ist das, wenn man live twitcht und podcastet und alles und man hat vorher nicht das neueste Update gezogen. Ich habe nichts upgedatet. Ja. Egal, wir können nochmal kurz weiter erklären. Richtig, du kannst halt im Endeffekt diese Levels dir entweder, wie gesagt, über die aktuelle Bestenliste anzeigen lassen. Richtig. Aber ich glaube, es gibt noch ein paar andere Kategorien. Du kannst, glaube ich, nach Land suchen. Ja. Und du kannst auch nach Nintendo-IDs suchen. Also wenn man meine Nintendo-ID kennt, kann man die eingeben und dann sieht man nur meine Level. Ah, okay. Das müsste auch funktionieren. Das habe ich noch gar nicht, weil also ich habe es nicht entdeckt, weil ich wollte nämlich nach deinen Leveln suchen. Ja. Ich weiß nicht, wie das mit den Codes geht, um ehrlich zu sein. Ich auch nicht. Die habe ich noch nicht gefunden. Ich habe so viele Leute, die mir Codes oder wo ich Codes gesehen habe, aber ich habe irgendwie noch nicht gefunden, wo man die Codes eingibt. Ja. So, das Update ist jetzt fertig. Sehr gut. Der Twitch-Chat lebt. Ja. Mein Duisburger Zockerkumpel Malte ist gerade im Twitch-Chat, der nämlich in Duisburg die die Gaming-Community ein bisschen anregt und belebt. Ja. Also von daher erstmal herzlichen Gruß und ein nettes Hallo von unseren Zockardians, also von Jeschke und mir an Retroview TV, an den Malte, der nämlich im Musterzimmer in Duisburg einmal im Monat den Gaming-Tresen veranstaltet, wo dann abends bei Cocktail und oder Bier oder halt auch Cola meinetwegen, aber in der Kneipe jedenfalls, dann gezockt wird und dann gibt es mal ein Spiel des Abends und das finde ich total klasse, dass Malte da sowas veranstaltet, denn ich mache ja auch in der Krümelküche bei uns im Laden, im Café in Hochfeld auch sowas derartiges, dass wir da ab und zu mal Gaming-Events haben. Wir hatten jetzt mal ein Tetris-Turnier und eine Tauschbörse. Die Tauschbörse, letztens. Genau. Jetzt im Oktober kommt ein Street Fighter-Turnier, alles immer auch dann mit Preisen und so und ganz cool und genau, Malte und ich, wir machen da so ein bisschen, versuchen so ein bisschen Action und Alarm zu machen, was gaming-mäßig in Duisburg geht. Top. Ich muss auf jeden Fall auch mit dir mal ins Musterzimmer zum Zocken gehen. Auf jeden Fall, gerne. Ist immer dann Sonntag, an einem Sonntagabend, ja. Da arbeite ich meistens am längsten, aber ich versuche dann trotzdem immer auf dem Weg nach Hause, liege zufälligerweise das Musterzimmer, kann ich immer auf dem Rückweg quasi nochmal kurz reinschneiden, sagen, noch ein Bier trinken und ein bisschen quatschen und zocken natürlich. Und ja. Aber das nur soweit dazu. Unser Mario Maker hat sich jetzt auch geupdatet. Ja. Und jetzt können wir nochmal kurz ins Level aus so, aller Welt. Auch so kleine Sachen, wenn man baut, und für die Twitch-Leute jetzt ganz witzig, weil die sehen ja nicht, wie wir auf dem Pad bauen, aber sobald wir oder du den Stift auf dem Gamepad hast, oh, guck mal, mein Level wurde von 7 Nutzern gespielt. Stimmt, das ist cool. Vielleicht hat er dir auch jemand geliked. Auf jeden Fall, wenn du baust, ist auf dem großen Bildschirm eine Hand mit Stift, die genau deine Bewegung nachmacht, da wo der Stift hier gerade auf dem Touchpad ist. Und witzigerweise kannst du die Hand ändern. Ach. Du kannst daraus eine Katzenhand machen, also eine Katzenkatze, echt? Dann hast du einfach so eine Tatze da. Geil. Eine Hundepfote, ganz verschiedene Sachen. Wie cool, das habe ich auch noch nicht gewusst. Ich habe mich einfach noch zu selten damit befasst. Nur 15% haben mein Level geschafft. Ja genau, wir sind jetzt gerade hier bei beim Jeschke im Level-Menü von seinen hochgeladenen Levels. Und sein Level, was er hier hochgeladen hat, da wird jetzt eine kleine Statistik zugezeigt. 4 von 26 Versuchen haben abgeschlossen, eine Abschlussrate von 15,38%. Sehr interessant. Ist zu hart für die Welt. Yeah. Verstehe ich gar nicht. Also ich fand das jetzt wirklich nicht so schwer. Und ich habe in der Challenge, um die Amiibo-Skins freizuschalten, die ich jetzt schon mehrfach gemacht habe, habe ich schon viel mehr richtig, richtig knüppelharte Level gespielt. Ja. Und bei manchen habe ich tatsächlich sogar schon irgendwie auch aufgegeben sozusagen, weil es zu schwierig war und zu nervig. Mhm. Und dann kannst du nämlich tatsächlich das Level überspringen und die Challenge doch abschließen. Ja, richtig, genau. Das habe ich auch schon des Öfteren gemacht, weil da waren wirklich manchmal, also... Ja, also richtig heftige Sachen. Twitch ist übrigens gerade abgestürzt. Jupp. Wir starten mal ganz kurz neu. Genau, mach du das mal. Ja. Ich erkläre ein bisschen so lange weiter was zu dem Levelaufbau, wenn man sich hier fremde Level angucken möchte. Hier, guck mal, hier kannst du Baumeister suchen. Ach. Und da kannst du, ich weiß nicht, ob man da auch die Nummer eingeben kann. Ach so, ja stimmt, genau, doch, da war ich schon. Da wollte ich dich nämlich auch suchen. Aber hier gibt es nur die Sternrangliste. Das haben halt, das sind einfach die Baumeister sozusagen, also die Leute, die mit der Wii U online sind und halt Levels hochgeladen haben bei Super Mario Maker, die am meisten Favoriten haben. Ah, okay. Du kannst ein Level, wenn du es gespielt hast, dann wird dir am Ende wird dir angezeigt, wer hat das gebaut. Ja. Dann kannst du entweder einen Stern vergeben oder nicht. Dann kriegt dieses Level halt einen Favoritenstern. Und du kannst auch einen Kommentar dem Level hinzufügen, sagen, ey, war voll lustig oder boah, viel zu schwer oder was weiß ich was. YOLO, irgendein Internetquatsch, verstehe ich nicht, bin ich zu alt für. Genau, und deswegen sind wir jetzt hier in der Level-Übersicht der Level, die alle Leute hochgeladen haben. Und zwar gerade in der Sternrangliste. Das heißt, die Person, die jetzt hier ganz oben steht, an Nummer 1, der hat 102.860 Favoritensterne. Boah. Offensichtlich ein ziemlich krass beliebter Typ. Vor allem der Platz 2 hat nur 40.000. Das heißt, Platz 1 hat 60.000 Favoritensterne mehr. Unglaublich. Offensichtlich scheint er ziemlich coole Level zu bauen. Und jetzt bin ich neugierig. Ich klicke mal auf den Charakter. Ja. Also hier auf den Nummer 1 Balken. Ich kann leider seinen Namen nicht lesen, denn dafür reicht mein Japanisch nicht aus. Nee, ich könnte es versuchen, aber es ist alles falsch. Mein Hiragana, das ist alles furchtbar. Okay, das sieht schon ziemlich abgefahren aus. Mega abgefahren, um ehrlich zu sein. Der hat jetzt wie viele Levels? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Levels nur hochgeladen. Okay. Aber die sehen alle vollkommen wahnsinnig aus. Das ist unglaublich. Man hat eine kleine Levelübersicht. Wirklich so eine komplette Levelkarte, die man halt sieht. Und das sieht vollkommen gestört aus. Aber auch richtig geil. Also ein Level scheint auch so ein automatisches Level sein. Das nennt sich hier Automatic Mario Kart. Das oberste Level ist scheinbar das neueste Level. Es hat nämlich am wenigsten Favoritensterne. Oder vielleicht ist es das schlechteste. Kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, es ist das neueste. Das nennt sich Metroid Music Course. Das finde ich jetzt auch erstmal interessant. Und ein Level scheint irgendwie was mit Pikachu zu sein. Oder Pokémon. Ne, Pikachu. Ist auch egal. Und ja, sieht super crazy aus. Ich würde da gleich einfach mal ein Level von spielen. Yep. Und du scheinst Twitch wieder am Laufen zu haben, ne? Wir sind wieder on air. Super gut. Einmal hier aktualisieren. Aktualisieren wir und gib mal den Leuten Bescheid, dass sie wieder zugucken können. Aber das werden sie wahrscheinlich schon selber gesehen haben. Genau, also ich bin jetzt mal kurz rausgegangen, guck mir mal den Zweitplatzierten an, der ist aus Frankreich. Nummer 1 ist natürlich aus Japan, das wundert mich jetzt gerade nicht. Aber der hat auch ziemlich abgefahrene Level, so wie es aussieht. Super bunt zum Teil. Und einfach echt interessant aufgebaut. Also da scheinen hier echt so ein paar Level-Design-Talente zu schlummern. Ich pick mir jetzt mal ein Level aus von dem am meist favorisiertesten Typ Mario Baumeister hier, der online zu finden ist, in der Sternrangliste ganz oben. Und zwar diese automatischen Levels, die finde ich zwar irgendwie cool, aber nicht so. Ja, ist halt spannend, krass, wie die gemacht haben, wie die gebaut haben, aber es ist halt langweilig zu spielen, weil du halt nichts machst. Du machst nichts und guckst dir das an, das ist schon ziemlich abgefahren, durchaus. Das muss man auch erstmal schaffen, aber ich pick mir lieber ein Level aus, was irgendwie auch crazy aussieht, wo du aber auch selber was leisten musst. Das hier ist ein Level im New Super Mario Bros. U-Stil. Man sieht auch immer so einen kleinen Screenshot und man sieht einfach da drei Bowsers in verschiedenen Größen übereinander gestapelt. Stimmt. Das sieht schon völlig absurd aus. Und das Level hat 997 Kommentare, das ist unglaublich. Ach, jetzt bin ich ins Meme-Verse gegangen, das wollte ich nicht. Oh mein Gott, jetzt ist es bestimmt, jetzt wieder ewig. Ja, die Online-Features von der Wii sind tatsächlich nicht so gut ausgereift, finde ich. Mich wundert halt auch, dass der Mario Maker so gut online funktioniert. Ja, aber ohne Probleme. Ja, das stimmt. Dass der einfach, dass die Ladezeiten da total. Weißt du, was ich glaube? Du lädst ja nicht das Level als solches hoch. Das sind ja nur die Informationen, an welcher Stelle ist welcher Baustein. Genau, Und ich glaube, das geht ganz schnell. Das haben die wahrscheinlich ganz clever gemacht. Deswegen haben die da nicht so ein riesiges Datenvolumen. Ich spiele jetzt einfach mal dieses Level von dem erstplatzierten Favoriten Baumeister-Typ. Japan-Mensch. Das ist schon mal New Super Mario Bros. Stil. Ach, shit, ich habe hier die Kommentare an. Kann ich die ausmachen? Ja, da, so. Genau, okay, das sieht schon mal richtig, richtig freaky aus hier. Und auch, wow, und gar tot. Nicht so einfach. Oh. Das ist dieses Meat Boy-Prinzip. Wenn du stirbst, siehst du halt überall, wo die anderen Leute auch gestorben sind. Ja, das stimmt. Oh mein Gott, das sieht richtig hardcore aus. Ist ein. Wir können das ja mal ein bisschen beschreiben. Also, wir sind in dem Feuerthema. Und Dennis kommt genau drei Schritte weit, bis er stirbt. Ja. Wir sind in New Super Mario Bros. In dem Feuerthema. Ich glaube, du musst die Mütze nehmen und dann über die Dinger springen. Ja, also, es ist doch so eine Flugmütze, ne? Genau. Also, ich komme halt gerade direkt am Anfang, ist halt. So eine Fragezeichenblock und dann kriege ich diese komische Flugmütze, aber ich habe noch nicht raus, wie die funktioniert. Jetzt habe ich sie auch direkt wieder verloren, weil ich getroffen wurde. Ich gucke einfach mal, wie weit ich komme hier. Ohne Items. Oh nein! Auch klassisch. Das erste Mal wirst du belohnt, kriegst du eine Flugmütze, in dem zweiten Fragezeichenblock ist einfach ein Gegner drin. Ja. Man denkt sich, weil man. Du kannst Du springst immer wieder auf die Fische, ne? Ja, aber die haben auch ein ganz komisches Muster, diese Feuerfische hier. Das ist ganz furchtbar. Und überall sind Stacheln und überall sind auch Raketen. Genau, überall sind Stacheln, Raketen. Oh mein Gott. Ach, und Trampoline und eine ganz, ganz, ganz kleine Öffnung, durch die man durch kann, ohne zu sterben. So ein bisschen Flappy Bird-Style, ne? Ja. Du musst irgendwie... Oh, durch schon wieder die Fische. Oh Mann. Ja, für die jetzt nachher irgendwann einfach nur den Podcast hören, also das Level im New Super Mario Bros. Stil... Ist eines der härtesten der Erde. Ja, das Castle-Thema, sprich die Endboss-Dinger. Wir haben direkt zu Anfang 3 brennende, fliegende Fische, in die Dennis immer wieder reinfällt, warum auch immer. Dann haben wir einen mittleren Goomba, einen Riesen-Goomba. Dann haben wir überall Stacheln, Raketen, diese Verfolgungsraketen, wieder Stacheln. Also so, dann kommen, oh, guck mal, da hinten kommen auch noch diese Steinklötze, die runterfallen. Also... Das waren einfach wieder die Feuerfische. Also ich weiß nicht, wie der japanische Titel des Levels ist, denn den konnte ich wie gesagt nicht entziffern, aber ich hätte es wie gewonnen so Zaron genannt oder so. Ja. Denn in dem Moment, wo du ein Item findest, so eine Millisekunde später habe ich das schon wieder verloren ja. Und kratze hier irgendwie hart ab. Ja. Also man sieht auch einfach nur Xe, wenn man stirbt, weil da halt echt viele Leute und auch alle an der Stelle dann gestorben sind. Ja. Das ist unfassbar. Das Verrückte ist ja, also so schwer, wie du das Level jetzt empfindest, dieser Japaner hat es einfach gebaut und auch geschafft. Weil sonst wird es nicht hochgeladen. Da kannst du nämlich mit der Mütze lang. Das okay, habe ich mir jetzt schon... Jetzt nochmal. Ja, wie gesagt, ich war ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie man die Mütze nutzen muss. Nutze mützen muss. Nutzen. Ja, das probiere ich jetzt mal aus. Also, genau. Also um nochmal irgendwie so ein bisschen darauf einzugehen. Klar, es macht ja auch Spaß, richtig, richtig harte Levels zu bauen. Aber das ist ja auch glaube, so im Laufe der Zeit, mir wäre das, glaube ich, spaßiger, irgendwie einfach ein schön designtes Level zu bauen, was trotzdem eine Herausforderung darstellt, aber wo der Spieler nicht sofort irgendwie übelst heftig... Ja, das ist halt so dieses Meatball-Prinzip, ne? Diese von diesen ganzen Indie-Plattformern. Die müssen ja alle bockschwer sein und am besten auch nur ein Leben, wenn man stirbt, muss man das Spiel löschen und darf es nie wieder spielen. Ja. Ja, danach schreien ja die Leute im Moment überall, ne? Alles andere ist ja casual und ist viel zu einfach. Ich glaube, du musst auf dem Ding sonst, oder? Ja, ich hab's was geschafft. Ein Walljump hättest du vielleicht. Ja, der ist nicht so einfach, finde ich. Nee, ist ja auch nicht. Einfach kann ja jeder. Das stimmt. Du bist ja hier einer von Stock Hard, da musst du auch mal da durch jetzt. Ne? Ja, das stimmt. Ich gebe ja auch nicht auf. So, wir hören auch nicht auf zu casten, bis ich das Level geschafft habe. Ja. Genau. Also, aha, guck mal hier. Bist du oben? Ja, ich bin oben. Ah. Ja, da sind einfach mal 3 Bowsers übereinander gestapelt. Und die spucken alle Feuer. Hilfe. Aber wenn das jetzt, wenn du da jetzt bis zum Ende rennen kannst, ist das Level blöd. Das stimmt. Weil dann hat man ja... Also ich wurde vom Bowser getroffen, quasi. Hab mich jetzt, Die kommen her, Okay, das ach, du heilige das Scheiße. Ist vollkommen wahnsinnig. Ich habe mich von den 3 Bowsern treffen lassen und dann hast du ja so einen kurzen Moment, in dem du unsterblich bist und bin an denen vorbeigelaufen, aber man kann natürlich auch einfach an denen vorbeifliegen. Ich denke auch mal, dass es Absicht ist, dass man hier oben lang kommt und dann kommen die drei Bowsers aber einfach hinter einem her und jetzt ist hier noch ein Lakitu und... Ah, der kommt von unten auch noch, diese Feuerdinger. Die Feuerwelle, die aus der Lava von unten nach oben springen. Ach du meine Güte. Aber das muss ja auch machbar sein, das Level. Ja, also... Nicht so viele Leute das auch favorisiert. Genau, ja. Und positiv bewertet. Also wir haben gerade im Twitch-Chat eine Frage, ob man die Level bearbeiten kann und die dadurch leichter machen kann. Und ich bin mir zu 99% sicher, dass das funktioniert. Ich weiß aber nicht, ob man die vorher favorisieren muss und dann speichern muss. Wenn du die nämlich... man kann die favorisieren. Ja, ich favorisiere das Level jetzt mal aus Spaß. Und dann gehe ich mal raus. Weil ich meine, man... Oder muss man das irgendwie abspeichern? Ich bin... Oder muss man das schaffen? Ich weiß es nicht. schaffen wäre logisch. Das könnte ich mir vorstellen. Du kannst es speichern. Du kannst das Level speichern und dann kannst du das nämlich im Baumodus aufmachen und dann kannst du das bearbeiten. Aha. Dann kannst du die Level nämlich abändern. Ach, das ist ja großartig. Ja. Jetzt mach mal irgendeinen, ist ja egal, wo du den speicherst. Wobei auf der anderen Seite, dann kann man die Levels ja auch kopieren und dann als eigene Level hochladen. Aber dafür musst du es ja erstmal schaffen. Oder geht das gar nicht? Vielleicht kann man die Level, ja, die man von die fremden Leuten gespeichert hat, dann nicht mehr hochladen. Das könnte auch sein, ja. So, pass auf. Ich bin jetzt genau in diesem Level, was wir gerade die ganze Zeit zu Tode gespielt haben, oder ich jedenfalls, weil ich irgendwie hart gestorben bin. Und jetzt haben wir das gespeichert. Und sind jetzt im Levelbaumenü und könnten das jetzt bearbeiten. Lösch doch einfach mal die oberen drei Bowsers. Oder schon mal diese blöden Fische. So, ich lösche mal hier die Fische, dann muss ich mal kurz gucken. Was und geht mir noch total? Lösch doch einfach hier diese Stacheln, dann kannst du unten durchrennen. Genau, ohne drüber springen zu müssen. Das finde ich blöd. Die davor auch am besten die Reihe. Hier passiert auch irgendwas Verrücktes. Ja, alles zu crazy. Ich will hier einfach nur durchheizen. Der kann weg. Hier will ich durch. Und hier, die gehen mir auch den Keks. Das sehe ich jetzt schon. Ach, die eine Reihe hast du vergessen. Aber da kannst du auch drüber springen. Und jetzt probiere ich das mal aus, ob das so funktioniert. Weil jetzt haben wir das Level abgeändert und du kannst es jetzt einfach spielen. Sprich, du kannst jetzt hier hoch, da runter. Aber ehrlich gesagt, also wie gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es so einfach ist. Denn sonst könnte man ständig Levels einfach kopieren. Ja, ich denke mal nicht, dass Nintendo das vergessen hat, sozusagen. Ja, weil das nämlich super nervig wäre. Dann baust du dir ein übelst krasses Level zusammen und dann irgendeiner speichert das und behauptet, das wäre seins und lädt das hoch. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, ich gehe jetzt mal hin. Ne, Moment. Und speichere das mal. Speichern und hochladen. Geht anscheinend doch. Aber dazu muss das Level ja erstmal beenden. Jetzt mal aus. Von anderen gebaute Level können nicht hochgeladen werden. Sehr alles gut, klar. Ja. Gut, dann haben wir das nämlich gelöst. Ja, gut, das wundert mich nicht. Aber wie gesagt, das finde ich auch gut. Denn da wird es ja Plagiats, Anwaltsgerichtskosten rechnen. Noch und nöcher. Ja, das ist auch. Fände ich auch echt, also fände ich nicht gut, wenn das funktioniert hätte. Super blöd. Aber wie gesagt, das habe ich von Nintendo auch nicht erwartet. Nee. Okay, abgefahren. Jetzt möchte ich aber nochmal ein anderes Level von dem spielen. Ja. Oder ich gehe einfach wieder bei Level aus aller Welt rein und wir suchen mal was anderes. Mhm. Und vielleicht finden wir ja sogar auch mal raus, wie man die Codes eingeben kann. Denn, wenn du ein Level gebaut hast und du hast es hochgeladen, dann hat dieses Level einen Code. Und den kann ich dir jetzt zum Beispiel, also wenn ich das gemacht habe, dann kann ich dir meinen Levelcode schicken. Genau. Und du kannst den zum Beispiel eingeben und dieses Level dann spielen. Guck mal, der 32, wie viel hat er? 600.000 hat er gespielt? Ja, die haben 32.000. 32.000 haben es nur beendet. Also 5% haben dieses Level von dem Japaner nur beendet bisher. Boah, abgefahren. Also es ist auf jeden Fall schon krass schwer. Also der hat es auf jeden Fall drauf. Dieses Automatic Mario Kart würde mich tatsächlich interessieren. Gut, pass auf, weil dann gebe ich dir einfach mal das Pad, dann kann ich das ein Stück Kuchen essen. Oh ja, und, das ist sehr gut beim Podcast, Essen. Ja, ja. stimmt. Macht sich immer gut. Macht sich gut, sieht auch beim Twitchen gut aus, wenn ich mir hier den Kuchen reinschiebe. Aber ich brauche gerade ein bisschen Zucker. Einfach weil ich zuckersüchtig bin, glaube ich. Ja gut, du hast mir ein echt anspruchsvolles Level gegeben, ich kann dich einfach zurücklehnen und alles passiert. Du könntest ja auch Kuchen essen. Theoretisch. Aber oh mein Gott. Guck mal, wie viel Arbeit hat, ist das so hinzukriegen, dass man einfach nicht stirbt dabei. Das ist 100%ige Millimeterarbeit. Das ist schon ziemlich abgefahren, ja. Oh mein Gott. Man kann das dem Podcast dann jetzt auch, also den Podcast-Zuhörern gar nicht beschreiben, was hier passiert. Vor allen Dingen, weil doch einfach alles so schnell passiert hier gerade. Das ist unfassbar. Also hier passiert wirklich alles auf einmal. Das gesamte Level besteht aus Fließbändern oder diesen Totenkopf, Rollercoaster-Fahrbahnstreifen oder so. Es gibt ja manchmal diese Totenköpfe, auf denen kann man stehen und dann fliegt man so automatisch irgendwie, fahren die so eine vorgegebene Linie vorbei. Und das ist unglaublich. Das ist einfach nur super crazy, was hier gerade passiert. Wir sitzen die ganze Zeit irgendwo drauf und das kriegen wir vorne. Ups ohne Ende? Ich kann das gar nicht erklären, so abgefahren wie das hier ist und was hier passiert. Guck mal, jetzt bist du sogar noch ein... Was ist das denn für ein Amiibo? Der sieht ein bisschen aus wie der... Hä? Wo sind wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Was passiert hier? Level beendet. Vollkommen verrückt. Automatic Mario Kart von einem japanischen... japanischen Baumeister. Ja. Da kriegst du auf jeden Fall mal ein Sternchen von mir. Allein für die Arbeit. Meinst du, wie lange der daran gesessen hat? Mhm. Das will ich gar nicht wissen. Wie lange ist das Spiel jetzt raus? Problem mit dem Schwimmer hängen geblieben. Twitch hängt schon wieder. Ich habe hier echt gerade Probleme. Okay. Wir schauen nochmal. Aber wir können ja auf jeden Fall weiterhin. Diese Challenge finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Die Challenge ist ganz cool. Ja, weil sonst, ich glaube, wenn man einfach nur immer sich ein Level aussuchen würde, hätte ich da nicht lange Spaß dran, glaube ich. Nee, das ist schon clever gemacht, weil sonst... Wo einfach so random Dinger so aufploppen und die du dann machen musst. Vor allen Dingen, da findet man ja auch manchmal echt coole. Ja, absolut. Also ich bin jetzt gerade nochmal hier in dieser Sternrangliste. Das ist vollkommen wahnsinnig. Der Erstplatzierte hat, wie gesagt, 102.000 Favoritensterne. Der Zweite hat 40.000. Dann geht es mit 37.000 und 33.000 weiter. Und ab Platz 8 sind es nur noch 12.000 abwärts. Boah. Und ab Platz 13 ist es unter 10.000. Mhm. Und schon ab Platz 15 5.000. Und so weiter und so fort. Dann ab Platz 23 nur unter 4.000. Das heißt, also irgendwie alle haben sich heftigst auf den ersten eingeschossen, spielen wahrscheinlich auch nur die Level von dem, weil der oben auftaucht. Ja. Und geben dem dann natürlich auch Favoritensterne, weil die Level vielleicht toll finden. Und alle anderen kommen gar nicht dazu. Also man sollte eigentlich, um sich da nicht zu verzetteln und um da auch ein paar spannende neue andere Mario-Baumeister zu finden, wirklich auch mal diese Challenges spielen. Deswegen gehe ich jetzt mal hier aus dieser Baumeister-Suchen-Ansicht raus. Und dann haben wir jetzt in dem Level aus aller Welt-Menü, wo wir halt fremde Level spielen können, nochmal zwei andere Menüpunkte, nämlich Level suchen. Da können wir hier einfach die beliebtesten Levels uns anzeigen lassen. Die scheinen wohl auch einfach beliebt zu sein, wobei die relativ wenig Favoritensterne haben. Da weiß ich also nicht so genau, wie das jetzt gerade aufgedröselt wird, dass die hier angezeigt werden. Dann gibt es eine Sternerangliste. Das müsste ja eigentlich wieder fast das gleiche wie gerade sein. Ja, ist auch. Der Kollege mit den beiden Automatic Mario Leveln, der ist nämlich auch ganz oben. Und dann gibt es eine Kategorie oder einen Filter sozusagen, neue Level. Das ist natürlich auch ganz cool, da kann man sich mal angucken, was gibt es eigentlich als Neuestes. Und ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass je länger das Spiel draußen ist, desto erfahrener die Baumeister sind. Oh, ja. Und dann später halt immer spannendere Level auch machen. Das heißt, je länger man immer mal wieder in die neuen Levels reinguckt, sieht man, okay, es gibt wieder neue Levels, ich schau mal, was es da gibt. Ja. Und dann sind da wahrscheinlich qualitativ auch hochwertigere Sachen bei. Ich glaube auch, das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Ja. Wenn die sich jetzt ein bisschen mit den ganzen Sachen beschäftigen, das wird schon... Aha, guck mal. So einfach ist das nämlich. Jetzt habe ich hier gerade bei Level suchen einfach auf die Lupe gedrückt und da können wir uns jetzt die Ach, ja, toll. Ja, so einfach ist es. Versierte Zocker seit zig Jahren und finden nicht, wo man den Code eingeben muss. Ja, und das ist einfach nur das Loop-Icon. Ja. Wer hätte das gedacht? Naja, und man muss dazu sagen, die Menüs in dem Super Mario Maker, die sind jetzt nicht irgendwie vollkommen überwältigend. Die sind echt sehr intuitiv. Das stimmt, ja. Aber vielleicht waren wir auch einfach zu sehr damit beschäftigt, Levels zu bauen und irgendwie ganz wilde Levels auszusuchen. Ja. Hast du denn jetzt eigentlich alle Skins schon freigeschaltet über die Challenge? Nee, ne? Ach, nee. Ich habe, glaube ich, drei Challenges oder so gemacht bisher. Ja, ich habe nämlich mehr Challenges gemacht und du hast mehr gebaut, offenbar. Ich habe, glaube ich, bestimmt irgendwie 6-7 Challenges mindestens oder 10 gemacht. Genau, richtig. Du musst nämlich auch erst, glaube ich, normal einmal durchspielen, damit es schwer kommt. Okay, deswegen hatte ich auch nur 2 bisher. Ja, das mache ich jetzt nicht. Das würde jetzt 16 Level lang dauern. Das dauert bestimmt eine halbe Stunde oder sowas, bis wir da durch sind. Ich mache mal die leichte Challenge und dann kriegen wir vielleicht auch was freigeschaltet. Und wir gucken uns einfach mal an, was es hier für abgefahrene Level gibt. Und dann sollten wir vielleicht mal dazu übergehen, selber was zu bauen. Ja, das hört sich sehr gut an. Typisch, die Prinzessin wird entführt und wir müssen 8 Level spielen, um die wieder zu retten. Ganz klassisch. Und am Ende ist die Princess einfach in another castle. Ja. So, genau, wir spielen die 100 Mario Challenge. Man hat 100 Leben, um diese 8 Levels zu spielen, sozusagen, und zu schaffen. Das ist der Deal. Und wenn du das geschafft hast, wie gesagt, schaltest du dann im Endeffekt was frei. Diese 8 Level sind vollkommen zufällig ausgewählt und können im Prinzip alles sein. Das können diese automatisch durchlaufenden Level sein, das können richtig gut designte, selbsterdachte Level sein, das kann ein Nachbau sein. Das hier sieht so ein bisschen aus wie Super Mario World, aber das Level, also es ist halt im Super Mario World Stil, aber im Super Mario Brothers Level 1.1 Aufbau, ja, wobei bisschen, auch nur die ersten paar Sekunden. Genau. Röhren sind immer gut. Der P-Schalter. Alles am Start. Münzen, P-Block. Man kann wirklich unendlich viele Sachen da machen. Und halt auch Sachen, die halt in den normalen Spielen nicht gingen, ne? Ja. Ja, oder Sachen, die einfach in den normalen Spielen sich niemand getraut hat, sozusagen, die umzusetzen. Wie zum Beispiel so ein automatisches Level. Das ist ja auch vollkommen wahnsinnig. Und, im Endeffekt ist es ja auch nicht Sinn der Sache, ne? Wobei das halt auch mal ganz witzig wäre und ich würde mich, glaube ich, heftig kaputt lachen, wenn sowas mal in einem normalen Super Mario Level vorkäme. Ja, stimmt, ja. Wollen wir uns abwechseln? Möchtest ja, du auch ein Level gerne, spielen? Kann man machen. Genau. Ich bin echt, Super Mario World ist für mich echt das schönste Thema von denen. Ja, schon. Aber ich bin damit auch, das war auch mein Spiel, womit ich groß geworden bin. Ja, kann ich verstehen. So, jetzt haben wir ein Level geschafft von den 8 aus der Challenge und wir hätten jetzt diesen Ach Level so, einen Stern vergeben können oder wir hätten kommentieren können, wir hätten abbrechen, glaube ich, können und speichern. Speichern und weiter. Und wir haben jetzt auf Weiter gedrückt, wir machen also einfach weiter mit der Challenge und checken mal, was hier geht. Wie gesagt, wir haben die Challenge jetzt ja in leicht eingestellt. Das heißt, in irgendeiner Form werden die Levels auch auf Schwierigkeit geprüft. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das irgendeiner bei Nintendo dann irgendwie dann da sitzt. Der Arme, der muss jedes Level spielen. Genau, irgendwelche Tester, die jedes Level, was hochgeladen wird, irgendwie spielen muss und dann da... Nee, ich glaube nicht, weil das ist ja auch innerhalb von einer Minute hochgeladen. Ja. Also man hat gar keinen Verzug. So. Irgendwie muss das anders determiniert werden. Wahrscheinlich irgendwie, wie schnell man selber braucht, um das durchzuspielen oder so das ähnlich. Das könnte sein, ja. Oder wie viele Versuche man selber dafür braucht. Boah, das ist aber auch nicht ohne hier gerade. Nee, also leicht ist anders. Aber cool. Aber wo bin ich? Ach, da unten war ich. Rechts warst du. Du hättest noch in die andere Tür gehen müssen. Okay. Ich habe schon 2 Leben verloren. Also, das Level ist tatsächlich gar nicht so leicht. Oder ich mache tot. Oder ich mache irgendwas falsch. 97 Mal kann ich noch sterben, was wolltest du vor? Ich wollte nur im Chat einmal wieder... Ja, kannst du unten draufklicken. Klar machen, dass wir wieder am Start sind. So. Jetzt kommt auch eine Nachricht, wenn mir das Level zu schwer ist, kann ich Minus drücken, also Select. Und wenn ich Level das gedrückt halte, ne? Dann kann ich ja das Level überspringen. Möchte ich natürlich nicht, überspringen kann ich kein Level. Wie gesagt, ich hätte schon ein paar Mal gemacht, weil mir manche Levels einfach wirklich zu heikel waren. Da war zu viel Millimeterarbeit, die man leisten musste, die mir irgendwie auf den Keks ging. Das ist echt witzig designt gerade, das Level. Also ich total bin ganz, ganz begeistert eigentlich, weil Mittel das oder relativ kreativ ist. Ja, egal. Ja, falsche Wahl, aber hier ist ein Pfeil. Oh, wie gemein. Das war gemein. Das war gemein. Total. Da war jetzt ein Pfeil, der zeigte nach unten. Jetzt haben wir gedacht, wir können nach unten springen. Ja. Und da waren unten einfach so Stachelbälle. Hast du zufällig bei YouTube in den letzten Tagen, da hat dieser YouTuber, dieser Domtendo, der so Nintendo-Reviews macht, ne? Mhm. Der durfte sein designtes Level, der hat das irgendwie mit der Community da von sich irgendwie, hat er das designt. Und drei von den Entwicklern von Nintendo, die haben das, ich bin durch. Weg. Oh, super. Die haben das dann gespielt und haben das auch für YouTube dann gefilmt, wie die das durchgespielt haben. Ach. Und die drei haben es tatsächlich nicht geschafft und dann hat irgendjemand dann von den Entwicklern geholt, der halt auch irgendwie für Level-Designs zuständig war und der hat dann durchgespielt. Aha. Und die hat dann so kommentiert. Ja, da hätte man vielleicht noch eine kleine Belohnung einbauen können. das finden die gut, wenn man da nicht sieht, wo man hinspringt und da ist eine kleine Überraschung und so was. Oh, cool. Das war richtig gut gemacht. Müsste, wenn da Interesse besteht, mal bei Domtendo auf die YouTube-Seite. Und da findet ihr das auf jeden Fall. Domtendo? Domtendo heißt der. Alles klar, das schreiben wir mal kurz in den Chat. Ja. Domtendo ist ja abgefahren. So, jetzt haben wir hier ein Grusel, also ein Spukhaus-Level und ich spiele mit dem Luigi-Skin. Also ja. So fängt's an direkt. Und da kriegst du noch einen Luigi-Skin. Ne. Hier sind irgendwelche Fragezeichen. Bleibt aber Luigi. Schön, das ist einfach angelehnt wahrscheinlich an Luigi's Mansion. Ach, spielst, das könnte sein. Du spielst Luigi. Jetzt bist du der Mario. Jetzt bin ich für Mario. Du spielst Luigi und du gehst hier durch dein Spukhaus und überall sind verschiedene Türen. Wie das ja bei Luigi's Mansion eigentlich auch der Fall ist. Genau. Sehr gut. Wow, ey, die Leute lassen sich echt Sachen einfallen. Ja. Oh. Ach, verrückt. Ja, richtig. Die Leute lassen sich wirklich was einfallen oder lassen sich von irgendeiner Sache inspirieren. Wie jetzt zum Beispiel hier Luigi's Mansion oder wie ich schon gesagt habe, ich habe mal ein Level gespielt. Das war irgendwie Castlevania oder von diesem Erstplatzierten. Der hatte da irgendwie so ein Metroid und so ein Pikachu-Level. Ja. Und ich glaube, sowas würde ich wahrscheinlich auch machen irgendwie. Ich würde dann auch versuchen, so ein was nachzubauen, ein Mega Man-Level nachzubauen oder so. Ja, okay. Da wäre natürlich cool, wenn du dann ein Mega Man Amiibo hättest. Ja. Das wäre cool, aber dann kannst du ja natürlich da dann den Stil als Mega Man dann auch direkt übernehmen. Ja, stimmt. So, wir gehen durch Türen, wir gehen durch Türen. Jetzt bist du dann da irgendeine Tür. Ich muss in eine Röhre gehen, ist auch gar nicht so doof. Das ist jetzt das mit der Musik. Ja, genau, man kann Musikeffekte einbauen. Das ist mir wohl auch schon aufgefallen. Dann ist man hier irgendwie in einem Level in plötzlich. Disco. Genau, plötzlich sind hier Laser, Scheinwerfer und so Disco-Lichter und Spots und hier geht die absolute Party ab. Also ganz, ganz crazy. Also wie gesagt, das, was Nintendo hier auch eingebaut hat an so Blödsinn, an Spökels, ne, fand ich auch sehr faszinierend, wozu die sich lassen haben. Das wirklich auch umzusetzen. Wahrscheinlich haben die Level-Designer noch viel, viel verrückter. Das Level heißt sogar Luigi's Mansion Maze. Ja, okay, ja. Viel, viel verrücktere Ideen gehabt, wo die gesagt haben, das können wir nicht machen. Ja. Aber doch einige von diesen Blödsinnssachen. Ist dir mal dieser komische Eier-Mario aufgefallen, der so einen ganz seltsamen, eierigen Körperbau hat? Der ist so lang, ist aus wie so ein Lulatsch irgendwie. Ah, das scheint jetzt wohl ein Level zu sein mit dem Amiibo-Skin vom Super Mario Maker Amiibo, weil du jetzt hier so einen dicken Mario hast, der durch alle Steine einfach durchpanzert, einfach durchläuft. Aber tatsächlich hat sogar, um mal ein bisschen Nerdwissen jetzt hier noch reinzubringen, ist halt nicht der Amiibo aus der Collector's Edition, sondern der andere. Der hat nämlich den neuen Style, der hat ja schon die blaue Hose an. Und gibt denselben ja nochmal in New Style, also mit der blauen Hose. Ach so, okay. Also weil der hatte ja ein braunes, Mario. Der hatte ja ein braunes Shirt braun hier, rot, der 30 ja. und rot und er hat ja blau und rot schon. Oh. Ja, das ist ein ganz tolles Level, da wollte jemand auf jeden Fall ein paar Sachen im Maker freispielen, weil je mehr Steine du baust, umso schneller steigst du in dem Level an. Musst du das denn dann auch hochladen? Nee. Okay. Ich habe auch Ich habe auch ganz viele Steine ab und zu einfach nur gebaut, um dann nächste Dings freizuschalten. Okay, verstehe. Ja, mache ich noch eins, das war ja nichts. Ja, das war ein bisschen... ja, gut, aber so um kurz zu erklären, das Level war jetzt komplett voll, bis unter die Decke mit diesen unzerstörbaren festen Blöcken aus Super Mario Bros. 1. Und die sind aber dann doch zerstörbar, wenn man der große Mario... Ich glaube, bei New Super Mario Bros. Gab es den doch, ne? Diesen großen Pilz, wo man auch durch die Level einfach so richtig rennen konnte. Ne? Bei New Super Mario Bros. Gab es den großen Pilz und dann wurde man auch groß und... Boah, hier geht aber auch richtig die Party ab. Du hüpfst im Prinzip die ganze Zeit hier auf Gegnern, Musikblöcken oder Koopa-Panzern irgendwie von A nach B. Das ist auch ziemlich crazy. Aber gut gemacht. Also so musst du das auch erstmal hinkriegen, dass du da komplett durchrennen kannst. Ja, einfach. Ja. Durchaus. Just aber run. Wie gesagt, ne, das die Oberfläche, in der du die Levels baust, die ist ja doch sehr, sehr rastergesteuert. Du hast ja, ja, genau, ein komplettes, ja, Raster, weil jeder, ja, einzelne Baustein halt viereckig, also quadratisch ist. Ja. Und okay, jetzt weiß ich noch nicht so genau, wie das hier funktioniert. Ich glaube, du musst auf die Musik hören. Ja. Okay, man muss sich auch zum Teil einfach nur hart konzentrieren. Das, ja, ist ganz einfach. Das ist wieder auch ein Mario Brothers Thema gesteuertes Level. Ah, da wäre übrigens die Ziellinie gewesen. Ja, stimmt. Nächste und wir haben überall Trampoline, kein Boden und nur bewegliche Teile mit Feuer. Ach, das ist wieder so ein automatisches Level. Ich habe mich nur von vornherein bewegt. Ah. Ja, tatsächlich. Ich wollte es quasi fair und, ja, ehrlich gewinnen. Hätte ich auch fast. Aber man kann auch einfach nichts tun und trotzdem, okay, gewinnen. Okay. Ja. Ah. Wow. Sehr verrückt. Also diese automatisch gesteuerten Levels, die sind schon wirklich durch, muss man sagen. Ja, ich finde die jetzt auch. Ich finde auch blöd, dass in diesen Ranglisten die automatischen meistens ganz oben stehen. Ja, die sind halt wirklich faszinierend, ja, jeder, weil die muss halt man erstmal, ja, ja, genau, die, ja, testet man halt mal und dann ist man davon total fasziniert und beeindruckt, weil das vermutlich auch relativ schwer ist, sowas zu machen. Auch, ne? Ja, ja. Ich meine, man müsste das mal ausprobieren. Ich glaube, das ist extrem schwierig. Gerade auch mit dem Feuer, was sich dreht, diese Feuerlanzen, die müssen ja auch genau so sein, dass du nicht getroffen wirst in dem automatischen Level, weil du, richtig, kannst ja nicht ausweichen. Ja. Oder du willst im besten Fall nicht ausweichen. Genau, weil sonst, weil du das ja sonst quasi zerstörst, ja, diesen automatischen Run, ne? Und dann musst du nämlich selber zusehen, wie du klarkommst. Ja. Das ist auf jeden Fall verrückt. Was sagt der Twitch-Chat, während Dennis hier das letzte Level macht? Domenico? Domenico heißt er nicht. Nee, weil Domtendo. Domtendo. Ne? Was hab ich denn da? Domenico. Ach, das ist bestimmt. Mache du Domenico. Ist doch Autokorrektur gewesen, ja, jetzt hier. Domenico Republik oder was? Ich weiß es auch nicht. Tendo. Jetzt muss ich das ganze Level wieder zurücklaufen. Total verrückt. Also verrückt ist wirklich so das Adjektiv, was dieses Spiel vollkommen eindeutig beschreibt. Ja, definitiv. Denn bisher habe ich noch kein Level gespielt, was nicht irgendwie komplett durchgeknallt war. Oder... Also irgendwie habe ich nur so zwei Extreme bisher gehabt. Entweder richtig abgefahren, durchgeknallte Level, ja, oder irgendwas relativ langweiliges, mhm, wo halt, stimmt, wirklich, ja, gar nicht viel passiert. Aber meistens ist es richtig, richtig durch und spannend. Ja, also ich glaube auch, da werden noch etliche Download-Sachen dazukommen. Irgendwelche Sachen werden die auf jeden Fall noch dazu machen. Ja, die können ja, guck mal, die können theoretisch, steht Nintendo ja nichts im Wege, die könnten theoretisch jetzt irgendwie so... wie soll ich sagen, saisonal bestimmte Sonderbausteine einbauen als Download. Zum Beispiel irgendwelche Halloween-Klötze. Ja. Und dann hast du keine Pilze, sondern dann hast du plötzlich Kürbisse, die dich groß machen oder so. Ne? Ja. Oder Weihnachts-Items oder sowas. Stimmt, ne? So das irgendwie, ja, statt fleischfressenden Pflanzen hast du irgendwie Tannenbäume oder, ja, sowas. Ne? Ja, stimmt, das könnte cool. Ich mir gut vorstellen, ja, dass die sowas machen. Oder halt einfach, ich meine, theoretisch können die auch neue Skins machen, zum Beispiel dann, ja, irgendwie im Paper Mario Grafikstil, stimmt, ne? Ein komplett, wow, neues Skin zum Runterladen. Ja. Und das könnte ich mir gut vorstellen. Dafür wäre ich auch bereit, ein paar Euros zu zahlen. Ja, je nachdem. Für, ja, ein Paper Mario Skin oder, also, warum nicht, ne? Ja. So, jetzt haben wir die Prinzessin zum ersten Mal befreit nach 8 Leveln. Beziehungsweise nicht befreit. Ja. Das ist es nämlich. Auf leicht kommt kommst du im Level, also nach dem 8. Level ans Ende und dann steht der Toad da und sagt, Mario, deine Prinzessin ist leider in einem anderen Schloss. Und wenn du auf Mittel oder, also auf normal oder schwer spielst, dann findest du tatsächlich Prinzessin Peach. Das finde ich auch schön. Wenn du die 8 Level gemacht hast, kommt ein kleiner Abspann, in dem nicht die Designer genannt werden, sondern halt die Designer von den einzelnen 8 Leveln. Genau, gar nicht die echten, ja, Leute, genau, die das Spiel gemacht haben, sondern die Level-Designer. Ja. Ja. Oh, jetzt habe ich die 3 Pikmin freigeschaltet. 3 Pikmin für ein Fragezeichen. Ja, sehr cool. Freigeschaltet. Schön. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt mal zum Hauptteil des Spiels. Oder ja, was heißt Hauptteil? Zur anderen Hälfte des Spiels. Ja. Denn ich glaube wirklich, dass sich das einigermaßen die Waage hält, wie viel die Leute bauen und wie viel die Leute spielen. Und dann bauen wir vielleicht mal unser erstes Zockart-Level. Ja. Designtechnisch in... Such dir was aus. Mir ist egal. Dann nehmen wir Super Mario World. Das hast du vorhin gesagt, ist dein Lieblingsdesign. Ich finde es auch großartig. Sollen wir denn hier so ein... Genau, also wir haben jetzt den Stil ausgewählt. Super Mario Brothers, Super Mario Brothers 3, Super Mario World oder New Super Mario Brothers U. Wir haben uns für Super Mario World entschieden, den Super Nintendo Teil. Und jetzt können wir uns ein Level-Szenario sozusagen auswählen. Also entweder hier Festung, Oberwelt, also das klassische Thema. Richtig, Unterwelt. Unterwelt. Unterwasser. Was ich überhaupt nicht mag. Ja, ich bin ja Unterwasser-Fan, mag ich ja. Hm. Geisterhaus, also Spukhaus. Ja. Und dieses Luftschiff. Ja, das gibt's ja tatsächlich auch nur bei Super Mario Bros. 3. Das gab's ja bei den anderen Teilen eigentlich fast gar nicht. In echt gab's das bei New Super Mario. Da gibt's auch so automatisch Spawn. Mario World für Super Nintendo gibt es auch so automatisch Scoring. Aber die haben nichts mit der Luftgalerie. Richtig, die haben nichts mit der diesem Luftschloss zu tun, wie bei Mario Bros. 3, richtig. Ich würde sagen, wir machen einfach ein Oberwelt-Level. Ja, ein klassisches Oberwelt-Level. Ja. Genau, wenn wir jetzt anfangen zu bauen, dann hast du wirklich, wie gesagt, die Auswahl einmal Stil und vielleicht dieses Szenario. Ja. Dann hast du dich dafür entschieden und dann kannst du halt loslegen. Dann bewegst du dich in dem Level erstmal frei rum. Man ist quasi so im Gott-Modus eigentlich, ne? Ja, genau. Du hast halt alles. Du kannst dich im Level komplett frei bewegen, ohne es spielen zu müssen. Und vor allen Dingen kannst du das Level auch verlängern oder verkürzen. Das heißt, du hast unten so einen kleinen Zeitstrahl und da kannst du den Zielpunkt von rechts nach links verschieben und das Level somit länger oder kürzer machen. Unser erstes Zockhard-Level muss man hier hochspringen und kriegt dann ein Leben. Das dauert dann ungefähr eine Sekunde. Ja, genau. Nee, wir machen ein bisschen was anderes vor, das würde ich vorschlagen. Ja, wir gucken. Muss ja kein riesiges Level sein, aber nee. So ein paar Meter spielen wäre das schon nett. Wir haben, das ist auch aufgebaut wie ein kariertes Blatt Papier, sprich jedes einzelne Karo ist für ein Item da oder für ein Baustück, sag ich mal. Genau. Und so kann man auch eigentlich ganz gute Sachen malen, sag ich mal. Mit den Münzen könntest du jetzt einen schönen Pfeil vernünftig oder einen Zockhaken schreiben. Ganz genau. So Sachen. Und das vereinfacht das Spiel auf jeden Fall schon mal in dieser Bauvariante. Ja. Ganz kurz einfach zum Bauen selbst. Man hat halt so ein paar, ich sag mal, Werkzeuge zur Hand. Also du kannst halt jetzt einfach hingehen, du wählst hier einen Baustein aus, wie jetzt ein Bodenblock, also ein Erdblock oder eine Röhre oder halt irgendwie ein Stückchen Stein und du kannst die wirklich in jedes einzelne Feld setzen oder du machst das, was du jetzt gerade gemacht hast, du hältst den Stift auf dem Wii U Gamepad gedrückt und ziehst dann einfach so weit, wie du diesen Stein halt überall haben möchtest und dann kannst du den, wenn du gedrückt hältst, füllst du quasi die Fläche, die du mit dem Stein, mit dem Stylus triffst oder berührst, mit diesem Block aus. Ja, richtig. Hast du dir mal aufgefallen, dass wenn du malst, dass er einen Song spielt? Die Melodie, ja, das ist ein Hintergrund. Wir können das mal kurz einmal. Mach das mal ruhig. Ihr hört jetzt die Baumelodie und jetzt baue ich einfach mal. Für jeden einzelnen Baustein, der gesetzt wird, kommt halt dieses ein Geräusch, Ton, ja. Was so klingt, wie wenn jemand die Melodie singt oder so. Genau. Das ist echt, das ist auch wieder so detailverliebt und schön, so klassisch Nintendo halt. Genau, das heißt, du kannst den Baustein auf das Level malen, um das auszufüllen damit, oder du kannst die einzeln setzen, genau. Du siehst also auch permanent das Raster und du kannst jetzt einfach die wildesten Sachen aussuchen, richtig? Genau. Man hat einen Rückgängig-Knopf, um irgendwie was rückgängig zu machen. Du hast ein Radiergummi, kannst Sachen löschen. Und für all diese Dinge kannst du entweder halt einen Button im Screen drücken oder du kannst einen Shortcut machen mit den LR oder ZLZR-Buttons. Richtig? Ja. Um weiter ein bisschen zu erzählen, was es hier gibt. Lass mich kurz überlegen. Es gibt noch die Rakete, damit kannst du einmal das gesamte Level löschen Und genau, dann hast du halt diese Schüttelfunktion, die du vorhin schon mal angesprochen hattest. Du nimmst dir einfach einen Stein und wenn du den platzierst, musst du natürlich auf den Touchscreen einmal drücken. Und wenn du dann auf dem Touchscreen hin und her wackelst, dann passiert es unter Umständen, dass sich der Stein in was anderes verwandelt, was ganz spannend ist. Wie vorhin schon mal gesagt, die Geister zum Beispiel ist ein einzelner Geist, wie man ihn kennt. Genau. Wenn ich den schüttel, wird er halt zu dieser Geisterkette. Ja. Und wieder schütteln ist er dann wieder ein normaler Geist. Ja. In Kamek weiß ich gar nicht, was passiert, wenn man den schüttelt. Gar nichts. Nix. Kamek ist aber auch einfach so ein Assi. Ja, man kann. Das habe ich schon immer gefressen. Ja. Den alten Kundenträger. Jetzt ist das Problem, was bauen wir? Ich würde sagen, wir machen mal irgendwie was ganz, ganz Einfaches. Du machst erstmal, also ne, generell, um anzufangen, finde ich, kann man erstmal sich im gesamten Level erstmal einen Boden zurechtziehen. Das heißt, du füllst erstmal irgendwie unten, füllst du erstmal die gesamte Fläche mit Boden oder wenigstens einen Teil. Und dann kann man ja immer noch Sachen im Boden sozusagen entfernen. Genau. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Auch ganz niedlich ist, so lange wie man den Boden zieht, ploppen manchmal einfach irgendwelche Detailgegenstände auf, wie Büsche oder Blumen, sodass das insgesamt ein bisschen spannender lebendiger und lebendiger aussieht. Ja, finde ich ganz süß. So, jetzt haben wir uns erstmal im gesamten Level, was wir hier aufgebaut haben, ein kleines Bodenplateau, eine Grundlage im wahrsten Sinne des Wortes geschaffen. Richtig. Bis zur Zielgeraden. Und können uns jetzt überlegen, wo wir irgendwie was anderes hinbauen. Also Klötze, die man zerstören kann, Klötze, die man nicht zerstören kann, Röhren, Stücke, Gegner und so weiter. Wir könnten tatsächlich jetzt am Anfang einfach mal ein Fragezeichen, zwei normale und wir wollen den Spieler ja erstmal belohnen, also machen wir einen Pilz da rein. Ja. Dann sind wir schon mal groß. Genau. Das ist eine gute Sache. Und vielleicht, ja, genau. Ich glaub, eine Röhre ist immer gut am Anfang. Röhre hätte ich jetzt vielleicht auch sogar genommen. Da könnte man Fieses rauskommen lassen. Um den Spieler direkt schon mal zu schocken. Zum Beispiel, also super nervig finde ich ja immer die Stachis. Ja, stimmt. Kannst du die in die Röhre setzen und dann kommen die da raus? Jep. Wir können jetzt, wenn wir so eine Sache gebaut haben, um zu gucken, ob die auch funktioniert, können wir sofort unten links auf Spielen klicken und sind sofort im Spiel und sehen, der kommt raus. Und nicht nur einer, sondern unendlich viele. So, jetzt wissen wir, das funktioniert. Und können wieder in den Baumodus gehen. In Pause und sind direkt wieder im Baumodus und sehen, wie ich jetzt hier gesprungen bin. Man sieht jetzt, ich bin erst unten an das Item gesprungen, dann bin ich auf den Itemblock drauf und über die Röhre drüber gesprungen. Genau. Man könnte natürlich jetzt, weil man sieht ja, wie hoch ich springe, als, sag ich mal, Gefahr oder so, setze ich hier einen Geist hin. Wir sehen ja jetzt, dass ich auf jeden Fall drüber komme. Wenn du spielst, denkst du, oh, komme ich hier oben drüber. Mhm, stimmt. Und dann hätte man schon wieder so einen kleinen Schockmoment. Okay, verstehe. Das ist interessant, denn wie gesagt, diese Nachverfolgung der Bewegung, wenn du das Level testest, die hatte ich noch nicht freigeschaltet bei mir. Das ist halt wirklich jede, so fast Frame für Frame, nicht ganz, aber so ungefähr auf dem Raster, so wirklich Raster, genau. Rastervieck für Rastervieck, siehst du halt, wo der Mario langgesprungen ist, als der Herr Jeschke gerade das gespielt hat. Und das finde ich ganz cool. Wie du schon sagtest, weil man dann genau weiß, okay, da kommt man jetzt drüber, ich kann jetzt hier einen Gegner hinsetzen und weiß, ich bin da ja gerade schon so hoch gesprungen, ich sehe ja, wo mein Höhepunkt war, genau. Und dann setze ich da ein bisschen drunter einen Gegner. Ja. Das ist wirklich ganz hilfreich und so kann man natürlich das Level auch witzig aufbauen. Und wenn man dann einmal weiß, wie es geht, kann man theoretisch die ganze Zeit nur rennen und springen zum Beispiel und man weiß, man kommt komplett unversehrt durchs Level. Ja, so sind ja manche von normalen Mario-Level ja aufgebaut. Ja. Normalerweise kannst du ja durch jedes Level durchrennen und im richtigen Moment springen, dann kommst du überall durch. Ja. So, jetzt haben wir eine kleine... Ich wäre dafür hier ein kleines verstecktes... Ah, du hast jetzt hier ein grau, genau, halb ein durchsichtiges Fragezeichen hingesetzt. Das ist also ein unsichtbares. Richtig. Mhm. Und da können wir natürlich jetzt auch irgendein Item reinlegen. Wie wäre es denn mit einem P-Block? Also kein Power-Block, sondern ein P-Block. Ja. Den setzen wir da rein. Und dann... Darf ich mal? Ja. Ich glaube, ich will einfach mal gerade selber. Dann möchte ich nämlich hier mal kurz gucken. Dann mache ich das nämlich so, wie ich gerade sagte. Ja, so ein schönes Zockpart. Genau, ich mal mal hier einfach ein bisschen einen Schriftzug hin, nämlich Zockart. Aus Münzen, top. Aus Münzen. Das ist zu wenig. Und dann kann man nämlich, wenn man theoretisch den Powerblock gleich findet in dem geheimen Fach, dann kann man den theoretisch benutzen, um das im Endeffekt zu richtigen Steinen zu verwandeln. Und dann könnte man da nämlich durchlaufen. Ja, stimmt. Ah, Mist. Im eigenen Level sofort gestorben. Ja. Jetzt bist du zum Beispiel dagegen gesprungen, weil er sich bewegt hat. Das haben wir nämlich gar nicht bedacht. Ja, stimmt. Dass sich das Gespenst bewegt und dann ist er ja gar nicht mehr in der Flugbahn drin. Ja, da müsste man vielleicht was anderes machen, das stimmt. Ja, und jetzt ist das auch gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Nämlich, ich würde mir eigentlich wünschen, dass man, das müsste ich mal eben ausprobieren. Ich würde mir nämlich wünschen, dass wenn man den geheimen Powerblock findet, dass man dann, da müssen wir vielleicht noch einen Indikator gleich setzen, dass man da vielleicht wirklich an der Stelle auch hochspringt, sonst macht das irgendwie gar keinen Sinn. Ja, stimmt. Vielleicht darüber eine Münze. Ja. Weil gegen eine Münze willst du ja drunter springen. Nein. Ja, der Geist ist auf jeden Fall nicht gut. Nee, der ist etwas nervig, das stimmt. Ich heb den auch dauernd auf, den Powerblock, weil ich immer im Rennmodus bin. Ja. Okay, so hoch komme ich, aber höher komme ich nicht. Okay, alles klar. Dann kann ich jetzt eine andere Funktion, glaube ich, auswählen. Nämlich, man kann doch auch einfach Sachen auswählen, glaube ich. Also so quasi eine Blockreihe einfach auswählen und die dann... Also markieren und dann... Ja, genau, markieren und verschieben. Ich glaube, da musst du ein Stückchen davor. Oder? Mehrfach auswählen. Nehme mit L oder R einfach. Ja. Genau, da wähle ich mir einfach jetzt alles aus, was ich hier an Zockartmünzen schon gemacht habe. Okay, man kann nicht alles auswählen. Und verschiebe das einmal ein bisschen. Aber das ist auch witzig. Also die Shortcuts, die sind großartig. Ja, super. Die gehen total schnell von der Hand. Und dann kann man einfach hier super mehrere Steine auf einmal entfernen. Verschieben, ja. Oder verschieben, meine ich, richtig. Wie fandest du denn, du bist ja noch gar nicht so weit, dass du alles freigespielt hast, ne? Also, ich muss sagen, am Anfang fand ich das echt ein bisschen mühselig, weil du einfach nur 4 Steine am Anfang hattest vielleicht, oder 5, mit denen du was bauen konntest, und du warst halt echt limitiert, ne? Ja, das stimmt. Und da habe ich mir schon gedacht, fand ich jetzt irgendwie nicht so berauschend. Ja, auch das stimmt. Ich weiß nicht, also klar ist das ein bisschen zu viel, wenn du alle vier Mario-Teile plus 5 verschiedene Themenwelten plus 5 Leisten mit, was sind das, 4, 8, 12, mit 60 verschiedenen Items sofort hast. Das ist natürlich ein bisschen viel. Da stimme ich auch zu, aber ich fand diese 5 am Anfang echt ein bisschen wenig, ne? Ja, das stimmt, aber... Also man konnte halt nichts bauen. So. Man hat einen Fragezeichenblock gehabt, du hattest den Pilz, eine Röhre, glaube ich, war am Anfang mit dabei, ne? Und Gumbas. Und das war, meine ich schon, ne? Ja, genau, so wirklich ganz, ganz rudimentäre Sachen. Aber das fand ich eigentlich ganz gut, weil sonst wärst du von vornherein irgendwie Ja, so, erschlagen ja, okay, gewesen. das Ne? Und du stimmt wüsstest auch. irgendwie, das ist eine, ich erinnere mich dann irgendwie an so diverse Rollenspiele oder so, Ja. wo du irgendwie ins Spiel reinkommst, hast ein bisschen quatschi-quatschi und dann bist du es erstmal auf dich selbst gestellt, gehst ins Pausenmenü, guckst dir erstmal irgendwie dein Menü an und was du Ja. so machen kannst und hast ungefähr 80 Millionen verschiedene Ja, Einstellmöglichkeiten stimmt, mit ja. Klamotten und Stats und dies und das und Items und bla bla bla und Karte und weiß überhaupt nicht, was du damit anfangen sollst. Du musst erstmal dich da richtig mit rein, also richtig mit beschäftigen und dich da reinfuchsen, um da wirklich mit klar zu kommen. Das fand ich irgendwie ein bisschen stressig. Ja, das stimmt schon, aber ich finde, es hat halt relativ lang gedauert, bis man so die ersten wirklich Sachen hatte, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann man auch mal ein cooles Level machen, wo Ja, man das vielleicht ein stimmt. bewegliches Teil drin hatte oder sowas, ne? Aber egal, du hattest ja das nach den 15 Minuten schon, ne? Oder nach so und so viel Bausteinen hattest du neue Sachen Ja, gekriegt, ne? genau. Komplett zu Release oder sogar noch vor Release, am Release-Tag kam in der Patch direkt, Ja, war das stimmt. noch tageweise. Du hast quasi 9 Tage oder so, ne? genau, du hast einen Tag gebaut, dann stand da herzlichen Glückwunsch, morgen kommt ein LKW mit neuen Bauteilen. Und dann musstest du einfach einen Tag warten und dann konntest du erst die neuen Bauteile benutzen. Was dazu geführt hat, dass die meisten, die das vor Release hatten, einfach ihre Wii U einen Tag vorgestellt haben dann und dann kam Ja, halt der LKW direkt. habe ich auch gehört, dass das, dass die meisten das so gemacht Ja. haben, genau. Da habe ich jetzt aber auch schon viel gelesen, dass die Leute, die das gemacht haben und gleichzeitig auch Splatoon installiert haben, weil Ja. das ja so mit Online-Ranglisten und so ist, ist das so gewesen, dass die sich ihre Online, also die Level, die die hatten bei Splatoon, irgendwie kaputt gemacht haben. Weil das System halt gemerkt hat, der hat vorgespult im Datum. Und dann Oh. wurden die wieder auf Level 1 zurückgesetzt. Oh, tja, dann besser nicht cheaten, Besser Leute, nicht ne? cheaten, ja. So ist es. No cheats. Ja, das ist schon so eine Sache. Aber gut, da hat Nintendo wenigstens schnell reagiert und gesehen, okay, die Ja. Leute, denen ist das zu, denen dauert das zu lange, alle paar Tage sozusagen erst neue Items zu kriegen. Ja. Und das kann ich dann auch verstehen. Das ist dann vielleicht doch einfach zu langweilig. Ja. Und ja, dann haben sie es halt umgestellt. Immerhin haben sie es dann schnell umgestellt, ist ja auch Ja. okay. So, ich habe jetzt hier so ein bisschen Blödsinn gemacht und das ganze Level ein bisschen vereinfacht. Ich wollte mir jetzt mal einmal angucken, ob das so funktioniert, wie ich das mir vorstelle. In etwa. Hast auf jeden Fall schon wieder Z weggemacht. Ja. So, Zock Hard Rules. Oh Mist. Eigentlich wäre es schöner, wenn man dann direkt in das 40 Sterne, Ja, in den Balken reinlaufen reinrutscht. könnte. Ja. Also ich habe auch ehrlich gedacht, nee, oder nicht gedacht, dass der Baumodus so schwierig ist, ein Level zu bauen. Also nicht mal schwierig vom Handling her, sondern schwierig vom Design her so. Weil man hat, eigentlich hat man ja zigtausend Ideen, ne? Aber man Aber muss die erstmal umsetzen, genau, man ja. muss die umsetzen. Das sieht alles immer so leicht aus, aber das ist schon anspruchsvoll, ein vernünftiges Level zu bauen. Wir können ja vielleicht, wenn wir den Podcast hochladen, einfach mal von dem ersten Level, was du gespielt hast, von mir, diese ID mit reinposten. Dann können die Leute vielleicht mal, die das haben, einfach mal das Level testen. Mal gucken, wie viele das von denen schaffen. Wenn es Ja. bisher nur 15% geschafft haben. Ja, so ist es. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und ihr könnt ja, wenn. Ja, das wäre cool. Wenn ihr das Spiel habt, könnt ihr auf jeden Fall auch mal die IDs auf die Facebook-Seite posten. Und dann werde ich die einfach mal spielen. Oh ja, also da habe ich auf jeden Fall auch Interesse dran. Jeder, der von unserem Podcast zuhören oder Leuten auf Facebook und so weiter Lust hat, Facebook-IDs, ach Quatsch, Level-IDs hochzuladen, kann das natürlich bei Facebook einfach in unsere Kommentare schreiben oder uns per Nachricht schicken. Und dann veröffentlichen wir auch gerne die besten Codes für die Levels, die uns selber gefallen. Ja. Ich habe jetzt gerade mal auf Hochladen gedrückt und musste jetzt tatsächlich das Level einmal durchspielen, Ja, ne, genau. Ja. bevor das hochgeladen werden durfte. Ja. Und jetzt starte ich den Upload und theoretisch können dann alle gleich oder später oder wenn auch immer sie das hier hören, unseren Level spielen, der wirklich stinklangweilig ist, weil einfach nur Zock Hard Rules in Münzen. Hier fotografiert auch die Dings, oder? Das ist viel einfacher, das Wii U Gamepad. Das ist schon, genau, es steht eigentlich nur Zock Hard Rules in Münzen in dem Level und da ist ein versteckter Powerblock und dann kann man, wenn man den einsetzt, kann man über das Level drüber laufen. Das ist echt vollkommen unspektakulär, ohne Gegner und alles. Aber es ging ja jetzt nur darum, dass wir mal ein Level bauen und nicht um euch zu zeigen, was es hier für super Tipps und Tricks und Kniffe gibt, denn so weit sind wir selber noch nicht so ganz. Nee. Aber wie gesagt, das macht Spaß. Ich würde, kannst du einmal in das Mario Brothers Thema gehen? Ja. Weil hier wurde gerade im Twitch gefragt, ob wir mal den Amiibo ausprobieren können. Na klar. Weil im Video hat er gesehen, dass wir im Baumodus können wir den draufstellen. Ja, jetzt wird er erkannt. Genau. Und wenn jetzt erscheint dieser dicke, der dicke Pilz. Richtig, wenn wir den Mario jetzt schütteln. Oh. Stopp. Wollen wir nicht. Das ist auch gut, ne? Wenn wir mit dem Löschding auf dem Mario fängt er an zu schwitzen, Hat Angst. Weil er nicht gelöscht werden möchte. Ah, guck mal, wenn wir den schütteln, den Mario wird er direkt groß. Dann wird er direkt groß. Okay, und wenn wir den füttern, ist er natürlich der ganz große. So. Jetzt hast du den großen Mario. Natürlich überall aus Versehen. Also funktioniert auf jeden Fall, dass wir die Amiibos einfach so einsetzen können. Genau. Wenn du jetzt den Yoshi drauf machst, können wir gleich auch mal testen. Mal ganz kurz ausprobieren, was hier passiert. Ja, jetzt bist du einfach nur der Große. Jetzt bin ich einfach der Große Mario, okay. Gehen wir mal zurück, hat irgendwie nichts gebracht. Nee. Genau, und jetzt einmal den Yoshi. Ja, wenn wir den Yoshi drauflegen. Erkennt er natürlich auch sofort. Der auch erkannt und das Yoshi... Amiibo-Skin. Genau, den kannst du da reintun. Wird ins Level eingebaut. Oh, jetzt habe ich einfach den Stein zerstört. Okay, das macht natürlich keinen Sinn. Dann schüttel den mal, dürfte wieder klein werden. Ne? Ja. Ja. Ja, jetzt bin ich Yoshi. Jetzt bist du ein Yoshi. Und kannst einfach als Yoshi durch das Level laufen. Und der macht halt auch die Woolly World Geräusche. Ja. Knuffiges Biest. Ja, das ist auf jeden Fall gut gemacht, weil auch so ein bisschen dann Abwechslung reinkommt auch mit den Spielfiguren. Die haben halt alle die eigenen Geräusche, haben alle auch einen eigenen Bewegungsablauf. Man kann mit der Wii Fit Trainerin spielen. Ist dir übrigens mal aufgefallen, siehst du jetzt gerade hier in dem Twitch-Ding, dass wenn du im 8-Bit-Style hast du manchmal so einen Fernseher und hast halt so mit ein bisschen... Mit so Scanlines, ja, genau, das sieht ein bisschen mehr nach 80er-Röhrenfernseher aus. Ja. Und es gibt irgendwie, hatte ich schon gelesen, irgendwie eine Tastenkombination, dann kannst du alle so spielen. Oh, das ist cool. Ja, also auch die Mario Brothers, Mario World, auch dieses New Super Mario, kannst dann alles in diesem 8-Bit-Röhrenfernseher-Style spielen, quasi. Nicht schlecht. Ja. Sollen wir mal kurz, mir fällt gerade ein, ich wollte ja noch dieses Soundsystem hier mal ausprobieren, dass man eigene Geräusche einfügen kann. Ja. Ich würde gerne Zock Hard am Ende des Levels. Genau, wie geht denn das? Wie kann man denn, ich habe jetzt hier ein Item hingesetzt, ich mache das mal kurz laut. Okay, ich weiß nicht, was das ist. Mach doch mal weg, du kannst nämlich hier, genau. Zock Hard! So, alles klar, jetzt haben wir ein extra Icon und das können wir jetzt hier ins Ziel setzen. Das probieren wir direkt mal kurz aus und spielen das Level nochmal durch. Ne, Moment. Achso, ja klar, ich kann natürlich auch einfach mich den Mario kurz vors Ziel setzen. Ne, jetzt hat es nicht geklappt. Jetzt bist du wieder ganz am Anfang. Da muss man dann doch auf Spielen drücken, glaube ich. Ja. Ne? Ich drücke immer nur die Minus-Taste. Du musst auf Spielen. Dann fängt man von vorne an. Ah, ne, du musst dann auch ganz oben dran springen, wenn das oben ist. Also ach so, okay. Na dann muss ich doch wieder richtig spielen, denn dann möchte ich kurz ausprobieren. Ich habe ja hier den Powerblock gesetzt und kann jetzt über die über den Zock Hard Rules Schriftzug mit Münzen drüber rennen. Nee, bist du auch nicht ganz oben dran gekommen. Aber ich habe 4000 Punkte. Hm. Oder 16 mal. Maximum? Nee, 8000 ist halt Maximum. Ach, 8000. Dann müsste, wenn ich den ganz nach unten setze, müsste der dran doch vorbeilaufen, ja, egal. Nee, dann müsste das doch eigentlich immer kommen, oder? Testen wir. Wie ihr merkt, ist das alles gar nicht so einfach, aber dadurch, dass dieses Ad-Hoc-Austesten ja, das ist gut, mit einem Tastendruck sofort funktioniert, ist das eigentlich ganz praktisch. Ja, yay. Ah, sehr witzig. Gut. Geht so, aber... Ja, ging besser, aber ja, für den ersten Versuch ist auf jeden Fall... Schön, dass es geklappt hat, ja. Okay, so, ich speichere das jetzt nochmal ab. Man kann übrigens, das weißt du, glaube ich, auch noch nicht, weil du noch nicht so viel freigespielt hast, du kannst nachher das Zeitlimit ändern. Ja. Und du kannst das Level, jedes Level selbst scrollend machen. Oh, in ja. Verschiedenen Geschwindigkeiten. Oh, okay. Also langsam, mittel und echt schnell. Also da musst du schon wirklich hinterher sein. Okay. Das sind noch so Sachen, was haben wir noch? Ja, diese Sounds sind ja noch dabei, die man nachher freispielt. Dann, ja, dieses Sprungverhalten, wo du sehen kannst, wo genau du hinspringst. ja, im Endeffekt kannst du wirklich viel freispielen. Und eigentlich macht der Baumodus erst, finde ich, richtig Spaß, wenn du wirklich alles freigespielt hast. Ja. Und dann wirklich auch die ganzen Freiheiten hast, alles umzusetzen. Ja, durchaus. Ja. Jetzt frage ich mich, ob der unser Level überschreibt. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, hast du denselben Namen genommen? Ja. Dann bestimmt. Naja. Ja gut, jetzt haben wir im Prinzip mal alles durchgetestet. Ja, ich glaube, wir haben vermutlich. Auch, wie viele Stunden haben wir jetzt? Anderthalb Stunden haben wir jetzt, glaube ich, gequatscht. Eine Stunde 36 sind wir jetzt. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Zeit. Und ich würde sagen, jetzt noch ein Level bauen mit den Leuten hier im Podcast bringt nicht viel, weil wir da nicht viel reden werden. Genau, das wäre ein bisschen semi-spannend. Nur für die Podcast-Zuhörer. Wir können natürlich den Twitch-Account einfach jetzt offen lassen und noch weitermachen. Aber dann machen wir mal unseren Podcast aus. Im Endeffekt, wir würden uns auf jeden Fall für alle Zirkadiens, von allen Zirkadiens würden wir uns gerne Levels angucken. Also wenn ihr Mario Maker habt und ihr hört regelmäßig zur Card und ihr habt Lust und Interesse, uns eure Levels mitzuteilen und zu zeigen, dann postet eure Level-IDs ruhig mal irgendwie bei Facebook oder Twitter oder sonst wo und schreibt uns und dann schauen wir uns das mal an. Und wir schauen auch mal, dass wir zwischendurch neue Level bauen und posten die IDs dann auch bei uns auf der Seite, auf der Facebook-Seite und freuen uns auf jeden Fall, dass ihr mal wieder zugehört habt. Und wir fanden einfach, dass Mario Maker einfach für einen Sonderpodcast außer der Reihe durchaus Thema war. Weil wir auch so viele noch in der Reihe haben, die wir noch machen. Ja, vor allem. Ist leider ein bisschen eingeschlafen im Moment. Ich habe auch, um da kurz auf das Thema nochmal zurückzukommen, ehrlich gesagt von der Liste nichts mehr gespielt. Ich auch nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch einfach zu viele andere Spiele, die ich gerade spannend finde oder habe einfach keinen Bock auf die Listenspiele und finde einfach diesen Druck, der dahinter steckt, doch nerviger, als dass er motivieren soll. Ja. Und deswegen finde ich es im Endeffekt, glaube ich, doch interessanter, jetzt irgendwie unsere Podcasts dann über Themen vorzuführen, die wir selber einfach cool finden und gar nicht mehr zwingend nur über die Liste zu sprechen, denn das scheint ja nicht zu funktionieren. Ja, war ein Experiment. Ne? 12 Spiele in 12 Monaten ist auch schon auf jeden Fall eine stramme Leistung, auch gerade die Spiele, die wir rausgesucht haben. Das war unser Fehler, mit den ganzen Rollenspielbrechern, die wir denn da hatten und so weiter. Wenn ich hier oben hingucke, Terranigma hatte ich rausgesucht, Lufia habe ich gespielt. Was hatte ich denn noch rausgesucht? Wobei Terranigma hält sich sogar noch in Grenzen. Ja? Ja, zeitlich. Ich habe es nicht mal angefangen. Ja, Legend of Dragoon waren ja schon diese gefühlten das war ja schon 45 Stunden. Oder was, Ja, auf jeden Fall steht hier noch einiges, was man spielen könnte und worauf man eigentlich sich auch mal podcasten könnte, ne? Na klar. Ja, ich wollte eigentlich nochmal einen Podcast mit Sarah machen, weil wir nämlich die Walking Dead Spiele jetzt beide gespielt haben. Ah, die haben mich schon ziemlich hart in die Bredouille gebracht, emotional und spielerisch. Also es ist ja vom Gameplay her, es ist ja nichts Wahnsinniges. Ja, Telltale, ne? Genau, so klassisch Telltale, ein bisschen rumlaufen, ein bisschen was kombinieren, hauptsächlich quatschen und Entscheidungen treffen und ein bisschen Quicktime-Events. Aber die Entscheidungen, die sind da so schwerwiegend zum Teil, das hat mich wirklich Also das Ende der zweiten Staffel hat mich vollkommen aus den Latschen gehauen. Also muss ich sagen, ich habe beide Enden oder mehrere Enden halt durchgespielt. Mhm. Aber auch nur, weil das relativ ruckzuck ging. Letzte Kapitel, letzte Szene sozusagen angespielt. Ja. Und dann nochmal eine andere Endsequenz quasi angeguckt. Das hat mich komplett fertig gemacht. Wirklich. Also ich war total am Ende emotional, einfach weil ich gedacht habe, scheiße, was hast denn du da gerade gemacht? Was hat deine Entscheidung denn da für eine Auswirkung gehabt? Also sehr beeindruckend und eigentlich ist das nochmal Thema für einen einzelnen Podcast. Ja, den könnt ihr gerne auf jeden Fall machen. Genau. Weil ich bin gar kein Adventure-Spieler. Ja, richtig, weiß ich ja. Es ist auch wieder was wie jetzt mit Paddy und Mario Maker, ja, genau, das können wir beide jetzt machen, aber mit Adventures bist du ja nicht der Typ. Macht ja nichts. Deswegen ist es ja auch ganz spannend, dass wir unterschiedliche Typen sind. Ja, das ist ja eigentlich auch gut, dass wir 5 Leute dann sind. Da können auf jeden Fall... 4. 4 sind wir. Ja. Wer ja. Darf ich denn gerade als 5. dabei? Keine Ahnung, wir sind beide Brillenträger. Wir sind ja alles doppelt. Ja. Also sind wir 10. Genau. Krass. Nee, auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall gerne öfters auch mal twitchen, wenn die Leute Bock drauf haben. Ja, also ich fand das schon cool. Wir haben jetzt im Chat schon irgendwie 2 Leute gehabt. Gehirne und den Malte. Ah ne, da ist ja noch jemand. Dev1706. Ja. Genau, hi. Schön. Ist ja witzig. Finde ich klasse, dass da wirklich auch bei Twitch dann doch Leute mal sich zuschalten und das sich mal was das sagen. Das ist ein bisschen schwer bei Twitch, sich da durchzusetzen, weil du hast halt diese Streamer, die jeden Abend streamen und da sind dann halt die Leute, die Bock drauf haben, drauf und man findet wahrscheinlich auch so kleine Streams relativ schlecht. Ja, klar. Von daher schon cool, dass auf jeden Fall ein paar Leute dabei waren. Ich twitch abends eigentlich auch manchmal ein bisschen Diablo oder wenn ich ein bisschen, keine Ahnung, ich habe auch schon NFL letztens mal getwitcht, wenn ich abends mal spiele. Also einfach mal drauf gucken, wenn ich online bin, twitch ich meistens. Rocket League habe ich letztens getwitcht. Übrigens auch ein verrücktes Spiel, wir müssen gleich auf jeden Fall eine Runde Rocket League noch spielen. Ja. Dann würden wir, glaube ich, jetzt einfach beenden. Im Twitch bleiben wir noch, ich stelle gleich einfach auf die Playsy um und dann spielen wir eine Runde Rocket League. Ja, klingt gut. Ja, dann sagen wir den Podcast-Zuschauern schon mal auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Genau, und ihr hört von uns, wenn es was Neues gibt, wenn wieder getwitcht wird oder wenn wir einen neuen Podcast planen, kriegt ihr das eh alle mit. Und genau, jeder, der den Podcast abonniert hat, ja sowieso. Alles klar. Super, dann würden wir sagen, zock on, zock hart.